Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. So, ein herzliches Willkommen mal wieder von mir hier bei Omega Tau. Heute geht es um zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Und zwar habe ich darüber gesprochen mit Thomas Huperts von der Ultraschallprüfservice GmbH in Berlin. Das Gespräch haben wir per Skype aufgenommen, von daher ist die Tonqualität manchmal nicht so gut, beziehungsweise es gibt kleine Aussetzer, ich bitte das zu entschuldigen, ist aber alles gut verständlich. Dieses Gespräch ist zustande gekommen auf Initiative eines Hörers, von dem ich mir jetzt nicht sicher bin, ob er einverstanden wäre, wenn er hier mit vollem Namen genannt würde. Von daher sage ich einfach mal vielen Dank, Christian, für die Herstellung des Kontakts. Und dann geht's auch gleich schon los, wie immer, mit der Vorstellung des Gasts. Also, mein Name ist Thomas Huperts, bin 57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und habe mal nach dem Abitur eine Ausbildung zum Mechaniker gemacht, danach Maschinenbau studiert und bin dann irgendwann nach ein bisschen Rumjobben in die Firma Ultraschallprüfservice eingestiegen. Und mittlerweile ist das fast 20 Jahre her. Im Februar wären es genau 20 Jahre. Ja, und vor einem knappen Jahr habe ich die Firma übernommen, weil mein bisheriger Chef in den verdienten Ruhestand so langsam geht. Und bin habe sozusagen meinen Arbeitsplatz mir selbst erhalten und habe die Firma oder führe die Firma jetzt hoffentlich erfolgreich weiter. Mhm. Und die Firma heißt Ultraschallprüfservice. Ihr macht aber nicht nur Ultraschallprüfungen. Richtig, genau. Also früher war der in der Gründungsphase in den 80er Jahren, also 35 Jahre ungefähr ist die Firma alt, war ein Schwerpunkt die Ultraschallprüfung. Es gab da auch Entwicklung, Eigenentwicklung für Ultraschallsensoren. Aber dieser Bereich ist dann irgendwann zum Erliegen gekommen. Und man hat sich dann mehr auf die zerstörungsfreie Prüfung im Allgemeinen gestürzt, sodass wir mehr oder weniger zumindest die Hauptverfahren inzwischen alle anbieten können. Also letztendlich ein sehr umfangreiches, flexibles Angebot haben. Und dazu ist noch ein bisschen Metallographie gekommen. Also da wird dann zerstört. Das ist dann nicht mehr zerstörungsfrei. Und da machen wir dann auch mal ab und zu Bauteile kaputt. Mhm. Wie groß ist die Firma? Also die Firma hat eine sehr wechselvolle Geschichte mit einem kleinen Anfang, inzwischen durch mal sehr, sehr viele Leute, bis zu 70 Mitarbeitern gab es mal mit auch einzelnen Außenstellen, ist dann arg geschrumpft und zurzeit sind wir jetzt wieder so ein bisschen in der Konsolidierungsphase, wir sind jetzt acht Mitarbeiter. Okay, und ihr sitzt in Berlin? Genau. Wir haben noch eine kleine Außenstelle in Mittenwalde, südlich von Berlin, am Schönefelder Kreuz. Dort haben wir eine Halle, einen Hallenteil angemietet. Da können wir also auch Bauteile, die ein bisschen größer und schwerer sind, empfangen. Hier in Berlin haben wir vorwiegend so Büroräume und nur so einen kleinen Laborbereich. Da können wir eigentlich nur Teile händeln, die man noch in die Hand nehmen kann. Das wäre dann auch gleich meine nächste Frage. Also euer Schwerpunkt zumindest ist ja die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Mhm. Welche Methoden es gibt zur zerstörungsfreien Prüfung, da können wir dann gleich drauf eingehen. Aber was für Werkstoffe prüft ihr denn? Also das hängt ein bisschen vom Verfahren ab. Jedes Verfahren hat natürlich seine Spezifika, aber eigentlich prüfen wir zumindest, was so Konstruktionswerkstoffe sind, fast alles. Schwerpunkt ist natürlich Metall, Stahl, aber auch Leichtmetalle, Aluminium, auch Kupfer und dergleichen mehr, aber auch Kunststoffe. Und dann gibt es natürlich auch so Exoten, was ab und zu mal so vorkommt, faserverstärkte Kunststoffe, Holz, Beton. Also eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum an Werkstoffen. Kunststoffe, ja, auch zum Teil, genau. Ja, und Werkstoff, heißt es dann immer, dass das die Rohmaterialien sind oder sind das auch irgendwie Bauteile oder fertige Gegenstände? Alles, alles. Mhm. Also Schwerpunkt der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung ist zum einen die Schweißtechnik. Mhm. Das heißt also, überall, wo Schweißnähte hergestellt werden, die an die besondere Anforderung gestellt werden bezüglich ihrer Haltbarkeit, werden die Schweißnähte geprüft mit unterschiedlichen Verfahren. Das hängt immer davon von der Anwendung ab. Ja, das ist also der eine Schwerpunkt, aber ansonsten, wir prüfen also Halbzeuge, also Vormaterial, Platten, Stäbe, Stangenmaterial. Und wir prüfen fertige Bauteile der unterschiedlichsten Art, von ganz klein, ich sage jetzt mal so, ja, wie eine kleine Schraube, ja, bis zu großen Komponenten, also Teilen von Kraftwerken, also Ventile und dergleichen mehr. Also dem sind keine Grenzen gesetzt. Auch im Hochbau, im Stahlbau haben wir Anwendung. Also das ist eigentlich einer unserer Schwerpunkte, auch dass unsere Firma sehr, sehr vielfältig ist in der Anwendung. Also wir haben also für uns gesagt, geht nicht, gibt's erstmal nicht. Also wir probieren erstmal alles aus und in den meisten Fällen finden wir eigentlich auch eine Lösung. Mhm. Das ist wirklich absolut vielfältig und also man entdeckt immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten oder neue Eigenschaften, wo man sagt, ja, kriegen wir hin. Wenn das so vielfältig ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, einen typischen Fall zu schildern. Trotzdem würde ich das gerne noch ein bisschen mehr eingrenzen. Also wenn ich mir jetzt so überlege als Laie, wer braucht denn so Werkstoffprüfungen oder speziell, du hast das Thema Schweißen angesprochen, dann würde ich jetzt zum Beispiel an einen Automobilhersteller denken. Ich nehme aber an, dass der seine Schweißnähte selber prüft bei sich im Werk. Das heißt, der wird nicht auf dich zukommen. Genau. Automobilindustrie kommt, sagen wir nur vor, dass wir Zulieferer, die Teile von Zulieferern prüfen. Das ist ja auch meistens eine Massenfertigung. Und wenn dort in der Fertigung Probleme treten, wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, da sind gehärtete kleine Läufer von Pumpen gefertigt worden und die haben ab einer bestimmten Zeit mal für einen gewissen Zeitraum Rissanzeigen gehabt und die haben wir dann produktionsbegleitend halt geprüft. Jetzt sind aber eben Fälle, die kann man auch nicht vorhersehen. Das wünscht sich ja keiner. Das ist ja im Prinzip ein klassischer Schadensfall, wo man sagt, jetzt müssen wir da jetzt ganz schnell was machen. Aber das ist also für die Automobilindustrie kommt das schon häufiger vor. Aber vielleicht eine klassische Anwendung, die auch ein bisschen vielschichtig ist. In Berlin wird ja gerade ein neues Kraftwerk gebaut, in Lichterfelde. Da ist schon ein altes Heizkraftwerk und das wird jetzt durch ein neues ersetzt. Und auf dieser Baustelle haben wir also angefangen im Stahlbau, wo also die sozusagen das Rohgerüst für die Maschinen- und Turbinenhalle erstellt wird. Da haben wir unterschiedliche Prüfverfahren eingesetzt. Und im weiteren Verlauf geht es dann an Kesselschweißung, wenn die Kesselrohre zusammengeschweißt werden, später die ganzen Anschlussleitungen, weil da ist eine Gasturbine und eine Dampfturbine drin. Und beide haben ja ihre besonderen Versorgungsleitungen und da insbesondere in der Dampfturbine große Drücke und hohe Temperaturen herrschen, werden diese Schweißnähte eigentlich im Prinzip zu 100% geprüft, damit man sicher gehen kann, dass sie tatsächlich halten. Und da geht ihr dann vor Ort? Genau. Okay. Das heißt, also ihr bietet sowohl Service bei euch im Haus an, als auch mobil. Ja, absolut, ja. Also Schwerpunkt ist eigentlich außer Haus. Ah ja, okay. Also in den meisten Fällen fahren gerade was Baustellen so sind, auch Fernwärmeleitungen zum Beispiel oder Gaspipelines, die sind natürlich in der Erde verlegt, werden da zusammengeschweißt und dann müssen wir dort vor Ort halt prüfen. Mhm. Und gibt es auch Fälle, dass irgendwie ein Kunde zu euch kommt, eine Kiste mit 1000 Stück irgendwas hinstellt und ihr diese 1000 Stück prüft? Ja. Okay. Also wir haben von Bauteilen auch schon mehr als 1000. Wir hatten mal ein Kunststoffteil über einen längeren Zeitraum geprüft, da haben wir so um die 100.000 Stück von geprüft. Mhm. Alles per Hand. Also nicht automatisiert, sondern wirklich noch per Hand. Oh, das war ja dann ein längerer Auftrag. Ja, waren immer so, über einen längeren Zeitraum waren immer so zwischen 500 und 2000 pro Woche. Okay, ja. Und dieser Fall da aus der Automobilzuliefererindustrie, den du vorhin geschildert hast, kann ich mir das dann so vorstellen, dass der Kunde da für dieses Bauteil auch irgendeine Art von Prüfung hatte, dabei gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht und dann eine eingehendere Prüfung brauchte? Also es ist optisch aufgefallen. Das waren die schliffenen Teile. Okay. An den schliffenen Teilen sieht man optisch also auch schon relativ kleine Fehlstellen. Und das waren die härteren Teile, die sind richtig gerissen. Also ein härteres, da knallt es richtig durch. Ne? Also das wird überlastet und dann das springt wie auf. Und dieser Riss, der ist dann auch extrem deutlich. Den würde man auch optisch finden, aber es geht dann mit einem zerstörungsfreien Verfahren einfach sicherer und schneller. Mhm, Weil wir in diesem Falle wurde die Magnetpulverprüfung eingesetzt mit dem fluoreszierenden Mittel und da werden die Risse halt einfach klarer angezeigt. Ja, und dadurch ist man sich sicherer, um die Fehler zu finden. Mm-hmm. Okay. Das heißt, ihr müsst da auch eine ganze Menge oder zumindest teilweise ein Stück weit auch Know-how haben über die Anwendung. Genau. Okay. Wir müssen immer Informationen haben über das Bauteil. Also was jetzt gerade geschildert, Magnetpulverrissprüfung, ist ein sogenanntes Oberflächenverfahren. Alternativ wäre eine Farbeinringprüfung. Magnetpulverrissprüfung kann man nur bei magnetisierbaren Teilen machen. Ja. Ja, also wenn ich jetzt hochlegierten Werkstoff habe, der nicht mehr magnetisch ist, dann kann ich die Magnetpulverrissprüfung zum Beispiel schon nicht mehr einsetzen. Mhm. Ja, da muss ich mir was an. Also wir haben auch einen großen Anteil, insbesondere bei neuen Kunden, an Beratung. Da kommt der Kunde sagt, ich habe hier ein Problem, was können wir jetzt damit machen? Mhm. Und dann ist es unsere Aufgabe zu überlegen, welches Verfahren ist sinnvoll und auch wirtschaftlich vertretbar. Mhm. Hängt natürlich auch damit zusammen. Also, man kann auch eine Durchstrahlungsprüfung machen, wo man dann über die inneren Zustände eine wunderbare Information bekommt, aber die ist einfach teuer. Ja. Aufwendiger und teurer. Ne? Also ja. Von daher muss man immer gucken, was im Einzelfall anwendbar ist. Manchmal müssen wir einfach auch sagen, ja, tut uns leid. Kriegen wir nicht hin. Ja, okay. Kommt zum Glück selten vor, aber es kommt vor. Ja. Die Kunden hattest du ja schon zumindest teilweise genannt, also ja, Kraftwerkshersteller, Gasleitungen, genau, Flugzeug. Rohrleitungsbau ist ein Schwerpunkt der Stahlbau selber. Auch Brückenkonstruktionen werden zum Teil halt intensiv geprüft. Hier in Berlin wird gerade die Freibrücke, so ein neuralgischer Punkt, der wird gerade ausgetauscht und da haben wir also auch den Brückenkörper zum Teil halt geprüft. Da gibt es immer bestimmte Forderungen. Je nach Bauteil gibt es Regelwerke, wo drin steht, dieser Teil muss in dem und dem Umfang geprüft werden und dann fragen die Kunden halt bei uns an und wir sagen, so und so können wir das machen und das wird es kosten. Ne? Und Kraftwerke ist ein großer Bereich, sowohl der Neubau wie auch der Betrieb. Und da gibt es dann regelmäßige Revisionen und das machen natürlich der Kraftwerkshersteller, macht das zum großen Teil mit eigenen Leuten, aber wenn die nicht ausreichen, werden noch öfter Fremdfirmen mit angesprochen und in dem Bereich waren wir also auch schon öfter tätig. Dann wird da so ein Kraftwerk angehalten, die Turbine wird in ihre Einzelteile zerlegt und da werden sehr umfangreiche zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen vorgenommen. Mhm. Also kann schon mal sein, dass so eine Revision, also das längste, was ich bisher mitgemacht habe als Prüfer in der Zeit, waren mal 7 Wochen in einem Kraftwerk hintereinander. Mhm. Und da werden wirklich die Teile ziemlich weit zerlegt und eben auch erneuert und ausgetauscht, wenn Fehler da sind oder sind immer Fehler da. Von daher ist es eine sehr interessante Geschichte, weil als Prüfer möchte man natürlich auch gerne Fehler finden. Der Kunde möchte natürlich, dass wir keine Fehler finden. Klar, ne? Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ein Prüfer, der den ganzen Tag prüft oder mehrere Tage und findet nichts, der wird dann auch irgendwie irgendwann nervös. Dann wird er nervös, genau. Ja. Also, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also man muss sich immer hinterfragen. Ne? Also wenn man über einen längeren Zeitraum keine Fehler findet, dann muss man immer wieder seine Parameter überprüfen, bin ich denn überhaupt noch richtig? Ne? Ja, ja. Dazu haben wir natürlich immer Referenzteile, die man dann nochmal überprüft und guckt, sind die Einstellungen alle richtig. Und also ist immer schon eine sehr, sehr wichtige, die Eigenkontrolle ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man immer im Kopf hat, mache ich das richtig, was ich hier tue. Mm, okay. Ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, die Halbzeuglieferanten, Blechhersteller in verschiedenster Art und Weise, Schiff, Eisenbahn. Eisenbahn ist allerdings so ein bisschen ebenso wie die Flugzeuge, ein spezieller Sektor, die haben ihre eigenen Regelwerke und zum Teil eigene Qualifikationen. Ja. Und wir haben sozusagen die eigene allgemeine Qualifikation, aber nicht für Eisenbahnkomponenten. Also ihr prüft nach irgendeiner ISO-Norm oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Okay. Und die reicht dann aber eben nicht für die Eisenbahn. Die, die Eisenbahn hat irgendwann mal angefangen, sich als eigener Sektor zu definieren und hat dann gesagt, nee, wir wollen also unsere Leute ganz speziell ausbilden. Ja. Die Prüfung ist eigentlich nichts anderes, aber da wird dann ein größerer Schwerpunkt auf die Bauteile, ebenso im Luftfahrtbereich. Ich hatte mir gerade jetzt die Episode angehört von der Frachtmaschine, wo ihr euch mal das angeguckt habt, wie die zerlegt wurde. Mhm. Da werden unter anderem auch immer wieder zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen durchgeführt. Ne? Ja. Weil da muss man eben auch spezielle Zulassung haben. Aber was ist denn da das Problem für euch? Also ich hätte jetzt gedacht, naja, was weiß ich, bei einer Eisenbahn heißt dann halt die Spezifikation nicht, man muss einen Riss von so und so viel Mühe erkennen, sondern halt von so und so viel Mühe. Aber dann könntet ihr doch entsprechend einfach messen, dann wäre gut. Oder sind dann eure Messgeräte nicht dafür ausgelegt? Oder müssen die Leute dann noch eine Prüfung machen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Die müssen einfach, aber vielleicht noch kurz zum Aufbau dieses Prüfersystems. Das ist ja, also es gibt zwar eine Ausbildung zum Werkstoffprüfer Metalltechnik und da ist ein Teil die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, aber es gibt nicht eine Ausbildung zum zerstörungsfreien Werkstoffprüfer. Mhm. Das ist ein Kurssystem, ist auch in Stufen aufgegliedert, da gibt es den Prüfer Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 und dann für jedes Verfahren. Und die Ausbildung, die dauern zwischen, ich glaube, einer Woche für Stufe 1 in Sichtprüfung und 4 Wochen für Stufe 2 in Ultraschall. Mhm. Also unterschiedliche Kursuszeiten. Und dann muss man noch eine gewisse Praxis nachweisen, bevor man überhaupt erst ein sogenanntes Zertifikat bekommt als Prüfer. Und dann darf man in bestimmten Bereichen überhaupt erstmal richtig prüfen. Und man muss aber irgendeine Vorausbildung mitbringen, oder? Na, muss nicht, aber wenn man irgendwie aus der Metalltechnik oder aus der Technik kommt, ist immer hilfreich. Okay. Aber man könnte auch als Bäcker kommen und sagen, ich möchte gerne mich auch zum Prüfer ausbilden. Okay. Also das ist alles möglich. Ja. Ja, und zu den Kunden noch weiter gibt es natürlich dann noch ein paar Exoten. Insbesondere spannend ist, wenn Privatleute kommen. Und dann mal fragen, ob von einem alten Oldtimer, der eben überholt werden soll, ob man denn nicht mal da an dem Motorblock mal Prüfungen durchführen kann. Mhm. Oder. Wir hatten noch mal einen Kunden, der kam mit einem sehr, sehr teuren Carbon-Fahrrad. Der hatte einen nicht verschuldeten Unfall und wollte eben halt sicher gehen, dass sein Carbonrahmen, der ein paar tausend Euro gekostet hat, eben noch in Ordnung ist, weil sonst wäre es ja ein Versicherungsfall gewesen. Ja. Dann haben wir also den Rahmen sozusagen haben wir durchstrahlt. Wir haben da damals keine Schädigung feststellen können, sodass er sagen konnte, gut, also kann mein Fahrrad wieder zusammenbauen und kann damit noch weiterfahren. Ja, das sind dann so ein bisschen so exotische Sachen. Oder wir hatten mal, das war allerdings nur ein Test, Flugzeugpropeller. Und zwar aus Holz. Mhm. So kleinere, insbesondere wohl im Drohnenbereich, werden wohl aus Holz gebaut. Und die haben das Problem gehabt, dass die, also in dem Holz hat man zum Teil kleine Harzinseln drin. Und so wurde mir das jedenfalls erklärt, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, aber durch die Fliehkräfte wandert dieses Harz durchs Holz und landet an der Oberfläche. Und wenn jetzt diese Propeller schön lackiert sind, dann gibt es kleine Beulen. Ah, okay. Das war also kein Schaden, der zum Versagen führen würde, sondern ein rein optisches Problem. Ja, aber wir haben da feststellen müssen, dass der einzige Verfahren, wo wir das sicher mit detektieren konnten, war tatsächlich die Durchstrahlungsprüfung. Und die wäre wirklich sehr aufwendig gewesen. Also da wäre es sinnvoll gewesen, für den Hersteller sich tatsächlich eine eigene Durchstrahlungskammer zu bauen. Es gibt die als geschlossene Systeme, wo man Teile dann auf der reinpackt, die sind dann geschlossen. Also das ist dann vom Strahlenschutz her besser zu handeln. Und dann hätte man das da sozusagen eigenproduziert. Ich weiß nicht, ob die da irgendwann etwas gemacht haben. Das ist ein bisschen der Nachteil, dass wir nicht immer die weitere Geschichte von den Bauteilen, die bei uns mal landen, erfahren, sondern immer nur den Anfang. Ne? Ja, ja. Macht ihr sonst auch irgendwie so Unfallanalysen, solche Geschichten? Na, Schadensanalysen, ja, zum Teil. Nicht im großen Umfang. Da spielt dann auch die Metallographie mit rein. Also wenn dann irgendwelche Bauteile zum Beispiel gebrochen sind, dann wird versucht, anhand von zerstörungsfreien und zerstörenden Untersuchungen rauszukriegen, ob wir irgendeinen Grund finden können. Also ob schon vorher ein Fehler drin war, ob die Füge nicht in Ordnung war, und dergleichen mehr. Also sowas machen wir schon auch. Okay. Aber nicht im großen Umfang, das sprengt ein bisschen unsere Kapazitäten. Also es gibt aber in dem Bereich ist es auf jeden Fall, es gibt also größere Firmen in dem Bereich, die dann auch sehr, sehr umfangreiche Schadensuntersuchungen machen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen eine abstruse Frage, aber ihr prüft nur feste Stoffe, oder? Also keine, ich weiß nicht, Flüssigkeiten oder ich weiß nicht, was man sich da noch so vorstellen könnte. Nee, wir prüfen tatsächlich feste Stoffe. Ja, ja. Nee, also mit Flüssigkeiten brauchen wir nur als Medium. Ja, ja. Aber ansonsten machen wir da keine Prüfung dran. Und irgendwie, weiß nicht, Lebensmittel oder so auch nicht. Okay, also wirklich Werkstoffe. Genau, genau. Sollen wir dann mal einsteigen in die verschiedenen Prüfverfahren oder wäre vorab noch irgendwelche Informationen wichtig? Nee, können wir gerne machen. Also vielleicht noch so eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen Leben. Ja, gerne. Also ich bin mehrfach mit der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in Berührung gekommen und hätte mir aber nie vorstellen können, damit später mal mein Geld zu verdienen. Und zwar war ich schon in der Ausbildung als Mechaniker. Ich habe meine Ausbildung in der Bundesanstalt für Materialprüfung gemacht, hier in Berlin. Und die haben ja auch eine Abteilung für zerstörungsfreie Prüfung. Also in meinem Abteilungsdurchlauf war ich dann in einer Abteilung, die sich mit Wirbelstromprüfung auseinandergesetzt hat. Ich habe das Ganze noch nicht so richtig verstanden, habe nur dafür die ein paar Arbeiten gemacht. Das war so meine erste Berührung. Dann habe ich nachher Maschinenbau studiert, Spezialgebiet Füge und Schweißtechnik. Und da gab es dann auch eine Vorlesung, wurde von einem Professor der BAM gehalten und fand auch in der BAM statt über zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Die habe ich aber abgebrochen, weil sie mir einfach von der ganzen Art her nicht gefallen hat. Also auch die Vortragsart und so, das war nicht so meine Welt. Da habe ich gesagt, ach nee, mit der ZFP, zerstörungsfreien Prüfung, lass mal lieber sein. Dann war ich als studentischer Mitarbeiter in so einer Forschungseinrichtung hier in Berlin, wo wir versucht haben, Punktschweißung zu regeln, also im Automobilbereich, die Punktschweißung sicherer zu machen. Und da kam dann ein Vertreter eines Ultraschallgeräteherstellers und meinte also, weil wir haben die Proben immer kaputt gemacht. Ja, wir haben die auseinandergerissen und dann geguckt, wie groß war denn der Punkt eigentlich, der Schweißpunkt. Ja. Hätte der erhalten oder hätte er nicht erhalten? Also immer zerstörend geprüft. Und da kam also einer mit dem Ultraschallgerät und sagte, nee, das kann man ja auch mit Ultraschall lösen. Und packte seine Geräte aus, packte seine Sonden aus und erzählte uns da was. Und als der dann weg war, habe ich dann zu meinem Kollegen dann gesagt, der hat uns ja hier was vom Pferd erzählt, das ist doch schwarze Magie. Das jetzt zappelt da auf dem Bildschirm, da kann der doch nicht abgelesen haben, das ist doch Quatsch. Ja, und mit diesem Verfahren verdiene ich heute mein Geld. Ja. So kann sich das Leben halt immer ein bisschen drehen. Und den Menschen, der uns das damals vorgestellt hat, dem bin ich dann später hier in der Firma auch noch begegnet, als Berater sozusagen von dem Gerätehersteller. Ein wunderbarer Mensch, der uns immer zur Verfügung stand, wenn wir irgendein Spezialproblem hatten. Der kam dann immer angeflitzt im Anzug als Außendienstmitarbeiter. Ne? Aber der war sich also wirklich nie zu schade, mit der Koppel passte da loszulegen und wenn da was auf den guten Anzug gekleckert ist, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja. Also war wirklich ein toller Mensch. Sehr sympathisch, ja. Leider stand irgendwann in Ruhestand gegangen ist und uns dann nicht mehr zur Verfügung stand. Aber, ja, so begegnet man sich zweimal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, schön. Okay, gut, dann lass uns einfach mal loslegen mit den verschiedenen Verfahren. Ich hätte auf meiner Liste als erstes die Wirbelstromprüfung. Vielleicht können wir einfach damit anfangen. Die Stromprüfung ist schwerpunktmäßig aus der Luftfahrt. Mhm. Da wird es also hauptsächlich oder wurde es über Jahre hauptsächlich eingesetzt und ist in anderen Bereichen gar nicht so sehr zum Tragen gekommen, erst so in den letzten Jahren. Wir haben es auch so ein bisschen am Anfang ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also gar nicht so viel damit gemacht. Inzwischen sind wir absolute Fans der Wirbelstromprüfung geworden, weil wir damit wirklich ganz spezielle Probleme lösen können. Also Wirbelstrom, da wird also ein sogenannter Wirbelstrom im Material erzeugt, muss leitend sein und durch Fehler wird dieser Wirbelstrom beeinflusst. Und das kann man dann also auf dem Monitor des Gerätes darstellen. Und es ist kein messendes Verfahren, sondern wirklich nur ein vergleichendes Verfahren. Man hat also wirklich mehr oder weniger, zwar digitale Geräte, aber mehr oder weniger eine analoge Grafik da, aus der man ableiten kann, wie groß der Fehler ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, also der Fehler ist jetzt, der Riss ist jetzt 0,1 Millimeter tief oder 0,2 Millimeter tief. Das kann man nur so vergleichend letztendlich lösen. Da muss man auch immer passende Kalibrierkörper zu haben. Also man muss wissen, was suche ich denn überhaupt? Mhm. Kleines Beispiel, wir haben jetzt gerade fast zu Ende gebracht, eine Fassadenprüfung, und zwar eine Fassade, die aus Sandwichplatten besteht, Innenblech, Außenblech und in der Mitte so ein Kunststoffzeugs. Und diese Platten, die rosten. Also die äußere Platte rostet, aber die rostet von innen. Mhm. Die fängt nicht außen an zu rosten, sondern innen an zu rosten, weil sich über die Jahre dieser Kunststoff abgelöst hat und dann bildet sich Kondenswasser oder irgendwie so. Und dann hat die angefangen, von innen zu korrigieren. Irgendwann kommt es dann natürlich nach außen, weil die Bleche sind nur 0,6 Millimeter, glaube ich, dick. Und der zuständige Projektmensch ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ob wir dafür eine Lösung haben. Und da war wirklich das Einzige, also theoretisch könnte man auch mit Ultraschall machen, aber bei sehr dünnen Werkstoffen ist Ultraschall nicht so die allerbeste Wahl. Ja, da hat man echte Schwierigkeiten, zumal man da nur punktuell prüfen könnte. Und wir reden von einer Fassade von 1200 Quadratmetern. Mhm. Ja, also da kann ich punktuell dann nichts mehr machen. Ja, und dann haben wir gedacht, also ich könnte mir vorstellen, mit Wirbelstrom in der Luftfahrt wurde also genau dafür eingesetzt, um Korrosion festzustellen oder Verwitterung oder wie auch immer, also Materialschwächung. Und das kann man mit Wirbelstrom sehr gut darstellen, auch im Bereich von, sag ich jetzt mal, so einem Zehntel Auflösung, das kriegt man wunderbar hin. Und dann haben wir also wirklich diese Fassade mit einer Handsonde mehr oder weniger abgescannt und haben also festgestellt, dass die meisten Platten irgendwo an irgendeiner Stelle tatsächlich schon von innen angegriffen sind. Ja. Okay, und dann habt ihr das irgendwie aufgezeichnet, wo diese Stellen sind. Ja, ja, und die Platten markiert und auch die Bereiche teilweise markiert, fotografiert, also angezeichnet mit einem Filzstift und dann fotografiert, damit eine Dokumentation entsteht und haben letztendlich feststellen müssen, dass die ganze Fassade eigentlich sanierungsbedürftig ist. Ne? Ja. Also, ja. Da ist Wirbelstrom eine wunderbare Sache. Wir haben auch mal so kleine Rissanzeigen. Also bei Wirbelstrom, da gibt es so ein paar Standardsonden, aber wenn man ein ganz spezielles Problem hat, dann muss man immer sich eine spezielle Sonde bauen. Wir haben zum Glück einen sehr guten Sondenbauer, mit dem wir zusammenarbeiten, der sich also in so eine Probleme sehr gut eindenken kann. Der kriegt dann von uns ein Musterteil, wo ein Fehler drin ist. Entweder gibt es Fehler, die gefunden wurden, die tatsächlich real sind, oder die muss man selber herstellen. Zum Beispiel durch Funkenerosion kann man kleinste Fehler in Materialien einbringen, mhm. Alische. Und dann probiert er so lange rum, bis er ein Sonnenkonzept entwickelt hat, wo er sagt, damit funktioniert es. Okay. Und damit haben wir auch schon doch recht gute Erfolge auch für Massenteile gefunden. Wir haben für auch einen Automobilzulieferer haben wir so eine Art Riemenscheiben, so eine kleine, die sind so 150 Millimeter im Durchmesser. Und da hatten sie Ausfälle gehabt. Wir haben dann mit dem Sonnenbauer eine Sonde zusammen entwickelt, haben damit geprüft und inzwischen ist die gleiche Sonde ausgeliefert worden an den Hersteller dieser Scheiben und der prüft jetzt also seine Fertigung damit. Mhm, Lass uns noch mal kurz auf das Prinzip der Wirbelstromprüfung eingehen. Also ich habe irgendwie ich erzeuge ein Magnetfeld über Spulen, stromdurchflossene Spulen, und zwar ein wechselndes Magnetfeld. Und dadurch entsteht eben ein Wirbelstrom in dem Prüfling. Genau, der hat eine relativ geringe Einbringtiefe. Also Wirbelstrom ist eigentlich auch, man sagt eigentlich ein Oberflächenverfahren. Mhm. Hat zwar eine gewisse Tiefenwirkung, aber eben nicht so wahnsinnig tief. Also das hängt auch immer sehr vom Werkstoff, von der Gesamtkonzeption ab. Von wenigen Zehnteln Eindringtiefe bis zu, sage ich jetzt mal, 3, 4, 5 Millimeter. Mhm. Also Standardverfahren ist es zum Beispiel für die Rohrprüfung beim Hersteller. Ja, also gefertigte Rohre, die werden von innen und außen teilweise mit durchlaufenden Wirbelstromsonden geprüft. Und der große Vorteil beim Wirbelstromverfahren ist, es muss nicht berührend sein. Also wir setzen zwar meistens auf, haben aber irgendwie so eine kleine Folie noch dazwischen, um die Sonde zu schützen. Man kann es aber auch, wenn man es jetzt automatisiert, einen definierten Luftspalt dazwischen haben, dann ist die abnutzungsfrei und die ist auch wahnsinnig schnell. Also man erreicht da in automatischen Anlagen eine sehr hohe Prüfgeschwindigkeit. Also in diesen Rohrwerken da, die Rohre, die schießen da richtig an diesen Sonden vorbei. Und da bekommt man schon ordentliche Geschwindigkeit. Ne? Und wenn ein Fehler ist, dann zeigt das an, dann bleibt die Anlage stehen oder wird markiert mit Farbspritzern oder dergleichen mehr. Live habe ich so eine Anlage auch noch nicht gesehen, sowas hört man natürlich immer nur im Kursus. Aber dafür ist das Verfahren halt ideal. Ne? Und im Flugzeugbereich, da werden Stiftsonden verwendet, die teilweise noch kleine rotierende Köpfe haben. Und damit werden die Nietlöcher zum Beispiel geprüft, weil die neigen ja zu Anrissen. Ja. Okay, also und das Messprinzip ist, dass dann eben durch diesen Wirbelstrom in dem Prüfling wiederum ein Magnetfeld entsteht, dass man dann über einen Sensor misst letztendlich. Genau, also das ist meistens ein Mehrspulensystem. Ja. Gibt's also unterschiedliche Konzepte, aber sag mal, die überlassen wir mal dem Sondenbauer. Da beschäftigen wir uns eigentlich gar nicht mit. Wir nehmen einfach wirklich die fertige Sonde, gucken, erfüllt es unsere Zwecke oder nicht. Aber im Prinzip ist es genau so, funktioniert das. Ne? Genau. Und durch die Veränderung dieses erzeugten oder zurückgestreuten Magnetfeldes, das stellt man dann letztendlich dar und hat dann da seine Anzeige auf seinem Bildschirm. Ist meistens gibt natürlich mittlerweile schon weiterführende Entwicklung, aber unsere Universalgeräte, das ist halt eine XY-Darstellung. Das ist dann eine räumliche Auflösung, die dann Fehlstellen anzeigt, oder? Okay. Genau. Also da wird nicht irgendwie, die Größe des Magnetfelds oder sowas, genau. Aber man kriegt dann einfach angezeigt, an der Stelle ist was anders als an den anderen Stellen. Ja, also okay. Sogenannte Schleifen auf dem Bildschirm. Ne? Das sieht wirklich aus wie so eine Schnürsenkelschleife. Wenn man den jetzt auch noch so positioniert hat, dass der Zentrum in der Mitte ist, dann sieht das wirklich, wenn man über so einen Riss fährt, sieht das fast aus wie so eine Schnürsenkelschleife. Und da kann man sagen, und die kann man auch noch von der Orientierung über Phaseneinstellung und über Frequenzeinstellung, kann man sich die, sag ich jetzt mal, von der Orientierung so legen, dass er am besten sichtbar ist. Weil es gibt auch noch einen sogenannten Abhebeffekt und einen Kanteneffekt. Und wenn ich die Sonde, also wenn ich den Abstand verändere, dann bekomme ich ein Signal. Und auch wenn ich an eine Kante komme, bekomme ich ein Signal, weil sich ja da, sag ich jetzt mal, der Untergrund sozusagen ändert. Ne? Also da ändert sich dann letztendlich der Stromfluss in dem Prüfling an der Kante, ist das klar, ja. Diese beiden Anzeigen, die kann man eben so legen, dass sie sich eben von der Ausrichtung her unterscheiden von den tatsächlichen Fehleranzeigen, weil sonst hätte man zu viel Fehler, Fehler, die gar keine Fehler sind, sondern wirklich Formursache haben. Sonst noch irgendwas zur Wirbelstromprüfung? Ja, inzwischen, also man hat immer versucht, mit Schweißnähten auch zu prüfen. Das war eine Zeit lang, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen umstritten, weil bei Schweißnähten, die sind halt eben an der Oberfläche nicht hundertprozentig glatt. Die haben ja eine etwas ungleichmäßige Oberfläche und da hat man dann ja permanenten so eine Art Abhebeeffekt. Ja. Aber mittlerweile haben die Sondenbauer das auch so weit in den Griff bekommen, dass man heutzutage zumindest relativ gleichmäßige Schweißnähte sehr gut prüfen kann. Also eine Anwendung ist zum Beispiel Fahrergeschäfte, Achterbahn. Die müssen permanent geprüft werden. Das hat man früher mit dem Magnetpulverrissprüfverfahren gemacht. Das ist sehr aufwendig. Und inzwischen macht man das teilweise wirklich mit Wirbelstrom. Also da ist ein Mensch für so eine Achterbahn zuständig und der geht dann immer, wenn die Bahn steht, dann geht der da rum und prüft irgendwelche Schweißnähte. Also als nutzungsbegleitende Prüfung sozusagen. Ja, ne? Ja. Und da gibt's ja Vorgaben, da sagt der TÜV, ihr müsstet in dem und dem Abschnitt müsst ihr die Schweißnähte prüfen und müssen die dann nachweisen, klar, logisch. Da gibt's dann Protokolle drüber und ja, da wird sie zum Beispiel jetzt wirklich bei Schweißnähten umfangreich eingesetzt. Mhm, okay. Wir haben jetzt im Schweißnahtbereich noch nicht so viel mit Wirbelstrom gemacht, wir haben es wirklich mehr so für diese Randgebiete von Massenteilen oder Korrosionsprüfung. Ist eigentlich so der Bereich, wo wir Riss- oder Korrosionsprüfung an mehr oder weniger einfach gestalteten Teilen. Ja, okay. Du hast jetzt schon mehrfach die Magnetpulverprüfung angesprochen. Was ist das denn genau? Da wird einfach ein Magnetfeld erzeugt. Der einfachste Fall ist ein sogenanntes Magnethandjoch. Das ist im Prinzip ein U. Ein Stromkabel dran, das ist im Prinzip ein Kupferkern und da wird also dann Strom durchgejagt und dann wird Magnetfeld versucht dann von Pol zu Pol. Und wenn ich es jetzt auf eine Stahlplatte, also auf einen magnetischen Werkstoff aufsetze, dann geht mein Magnetfeld natürlich durch den Stahl, weil Luft ist ja für das magnetische Feld nicht so ideal. Ja. Ja, und das ist wieder auch gleichzeitig der Vorteil, dass ich also einen Riss erkenne, weil nämlich da über den Riss. Natürlich springt, oder also wenn man sich das so bildlich vorstellt, springt das Magnetfeld auch über den Riss, aber normalerweise versucht es eben, weil es besser leitend ist durch den Bauteil. Und wenn man sich jetzt so senkrecht einen Riss vorstellt, dann würden also die Feldlinien so um den Riss nach unten im Material weiterlaufen. Mhm. Dadurch werden die genau an diesem Rissbereich, wenn man die so von Pol zu Pol so ein Feld von Linien zeichnet, dann werden die an diesem Riss, weil sie den kürzesten Weg gehen wollen, sozusagen komprimiert. Ja. Also da wird der Magnetfluss erhöht. Genau, da liegen dann die Linien enger zusammen. Das erinnert vielleicht der ein oder andere noch aus dem Physikunterricht. Genau, richtig. Ja. Und dann hat man also als Prüfmittel hat man Eisenspäne im Prinzip. Und die lagern sich natürlich da an, wo das Magnetfeld am höchsten ist. Mhm. Ja, ansonsten hat man relativ gleiche, da hat man so auch eine gleichmäßige Verteilung dieser kleinen Spänchen. Und an dem Riss hat man eben eine Verdichtung. Das klingt jetzt so, sag ich mal, als sehr grobes Verfahren, aber es ist schon sehr präzise. Und insbesondere, wenn man es dann noch mit fluoreszierenden Partikelchen macht, also dann sind die Eisenspänchen sind dann mit fluoreszierenden Farbe sozusagen ummantelt. Und damit kriegt man schon wirklich sehr, sehr feine Anzeigen aufgelöst. Also so eine Härterisse oder ähnliche Dinge. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Verfahren. Aber der Handmagnet ist halt hat ein gewisses Gewicht, ja, weil der voll Kupfer ist. Und man braucht ein Stromkabel hinten dran. Und wenn man es fluoreszieren macht, dann braucht man auch noch eine UV-Lampe und muss das Ganze auch noch abdunkeln. Mhm. Also der Aufwand ist schon ein bisschen größer als jetzt zum Beispiel bei der Wirbelstromprüfung. Beim Wirbelstrom hat man ein kleines Gerät, eine kleine Sonde mit einem Kabel verbunden, die sind batteriebetrieben und da ist man natürlich viel, viel beweglicher. Ich würde jetzt denken, dass diese Magnetpulverprüfung nicht so gut geeignet ist für Bauteile, die irgendwie, also dass die eher so für Flächen oder sowas geeignet ist und nicht für Bauteile mit vielen Ecken und Kanten, weil da wird es ja dann irgendwann schwierig mit dem Aufbringen von diesem Magnetpulver. Ja, es kommt darauf an, was man für Geometrien hat. Also die andere Variante ist, dass man mit einer Spule arbeitet und zum Beispiel Rundmaterial, da wird einfach eine Spule um das Material gelegt. Mhm. Und damit kann man dann auch sehr gut prüfen. Ja, man muss natürlich dabei immer berücksichtigen, dass man die Fehler nur findet, die senkrecht zu den Feldlinien oder zumindest in einem vertretbaren Winkel zu den Feldlinien liegen, so dass man meistens in zwei Orientierungen prüfen muss. Also wenn wir eine Schweißnaht prüfen, dann setzen wir sozusagen so ein bisschen schräg auf der Schweißnaht an und dann drehen wir den Handmagneten nochmal um 90 Grad, um alle, also auch Längs- und Querfehler sicher finden zu können. Sonst würde man nur eine Orientierung haben. Wenn ich aber weiß, dass ich ein Bauteil habe, wo nur, sage ich jetzt mal, Längsfehler auftreten, dann kann ich mir natürlich die andere Richtung sparen. Ja, ja. Das ist der Vorteil dabei. Und bei der Spulenmagnetisierung muss man dann natürlich auch berücksichtigen, dass man die Spule dann eben auch nochmal drehen muss oder beziehungsweise von der Seite anlegen. Das funktioniert auch ganz gut. Im Kraftwerksbereich Turbinenschaufeln, große Turbinenschaufeln, die werden in der Revision immer mit Magnetpulverrissprüfung geprüft, also zumindest die Bereiche im Verdichter, also wo magnetische Werkstoffe eingesetzt werden. Und da baut man dann so ja wirklich spezielle Spulen teilweise, die wirklich aus Kupfer Stangenmaterial gebogen sind, aus relativ dünn, und die werden dann wirklich so dazu wirklich über die Schaufel passen, also richtig schön angepasst, damit man ein bisschen leichter hat. Ah, da ist dann die Form angepasst. Genau, richtig. Ja. Und wie wird das Magnetpulver aufgebracht? Das muss man ja schon irgendwie sicherstellen, dass das möglichst gleichmäßig ist. Gesprüht. Das okay. Gesprüht. Also es ist immer im Allgemeinen, diese Sprühmittel sind im Allgemeinen entweder eine Ölsuspension oder inzwischen gibt es auch Wassersuspensionen, die man dann auch leichter entsorgen kann. Das hängt auch mal ein bisschen vom Kunden ab, was man da macht. Aber es ist auch nicht so viel Öl, was da übrig bleibt. Also das ist nicht eine riesengroße Sauerei, sondern das ist schon beherrschbar. Das sind so Sprühdosen, ja, was haben die, weiß ich jetzt ja nicht genau, so für eine Füllung 400, 500 Milliliter. Und damit kann man dann schon ganz ordentlich prüfen. Man musste diese Suspension auch während des Magnetflusses aufbringen, sonst hat man natürlich keinen vernünftigen Effekt. Ja, und muss auch aufpassen, dass man nicht das Magnetfeld wegnimmt und dann noch weiter sprüht, denn leichte Fehler könnten dann eventuell weggespült werden. Ja, ja. Die Anzeige nicht hart, aber das sind so ein bisschen, das ist die Theorie, die man im Kursus hört, im Allgemeinen. Die Fehler, die relevant sind, die sieht man eigentlich auch immer, und die sieht man auch, wenn man mal eventuell zu früh abgeschaltet hat und noch sprüht. Also die Theorie ist schärfer als die Praxis nachher. Wie so oft. Magnetpulverprüfung ist ein sehr gutes und sehr sicheres Verfahren. Ja. Und es ist genauso wie die Wirbelstromprüfung ja auch wieder ein Verfahren, wo man ein optisches Ergebnis hat. Mhm. Das heißt, man wird dann das Ergebnis wahrscheinlich fotografieren, dokumentieren. Ja, bei fluoreszierend ist das immer ein bisschen schwierig, das sauber zu fotografieren. Geht auch. Zum Teil macht man aber dann, wenn man sagt, jetzt habe ich hier eine Anzeige, um die noch besser zu dokumentieren, hinterher eine Farbeinringprüfung. Wenn ich weiß, ich habe da einen Fehler, dann kann ich das noch mit Farbeinringprüfung nachprüfen und das ist ein Rot-Weiß-Kontrast, den man bei Tageslicht wunderbar fotografieren kann. Wie funktioniert das? Also das Thema ist eigentlich die Kapillarwirkung. Also wenn ich einen ganz feinen Riss habe, und ich bringe da eine Flüssigkeit auf, die sehr hochviskos ist. Das ist also, deswegen heißen die Dinger Eindringmittel. Die dringen dann in diesen Riss ein. Und dann wischt man alles, was an der Oberfläche ab. Mhm. Und bringt einen sogenannten Entwickler drauf. Das ist auch, man kann es eigentlich mit Pulver machen. Im Allgemeinen nimmt man aber auch eine Sprühdose, da ist ein bisschen Lösungsmittel drin und dann muss man ein bisschen warten, bis es abtrocknet. Das weiß dieser Entwickler. Und der hat zum einen den Kontrast zu diesem Rot und zum anderen zieht er noch ein bisschen dieses eingedrungene Prüfmittel aus dem Riss dann wieder raus. Er hat so eine saugende Wirkung, so wie Kreide oder wie Mehl. Ja. Also theoretisch könnte man das ja mit Mehl machen. Also das wäre, ist natürlich nicht so praktisch, aber ja, wenn man nichts anderes hätte, könnte man ja mit Mehl als Entwickler vielleicht arbeiten. Mhm. Und da gibt es aber auch eine fluoreszierende Variante, die einfach von der Anzeige her noch ein bisschen besser ist, also kleinere Fehler. Das macht man aber eigentlich, also im Allgemeinen macht man bei ferritischen Materialien, also magnetischen Materialien, macht man eigentlich eher die Magnetpulverrissprüfung, weil die Farbeindringprüfung länger dauert. Ja, da muss man Eindringzeiten einhalten und auch Entwicklungszeiten. Und die sind je nach Werkstoff zwischen, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Minuten bis zu 2 Stunden. Ja, das ist ziemlich lange, ja. Und dann, und das ist ja alles Arbeitszeit, ne? Der Prüfer steht ja dann daneben und wartet, bis das so alles soweit ist und dann muss er zwischendurch noch reingehen und. Und dann ist es also für eine normale, einfache Prüfung, und wenn es nur ein Bauteil ist, kalkulieren wir eigentlich immer ungefähr eine Stunde. Ja? Und mit der MP-Prüfung, also Magnetpulverprüfung, brauche ich 3 Minuten. Ja, also wenn ich ferritische Materialien habe, nehme ich dann lieber, ist ein bisschen mehr Geräteaufwand, aber geht natürlich ein bisschen schneller. Mhm. Was mir jetzt immer noch nicht klar ist, wir haben jetzt im Prinzip 3 Verfahren besprochen, mit denen man Risse finden kann. Mhm. Und nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt so eine Turbinenschaufel geprüft und haben irgendwie einen Riss festgestellt. Dann muss doch, bevor das Kraftwerk wieder in Betrieb geht, muss das ja eben, also das wird ja dann geprüft gegen irgendeine Spezifikation. Ja, das heißt, genau. Wahrscheinlich gibt es doch irgendwo ein Papier, wo steht, Risse dürfen maximal so und so groß sein. Genau. Jetzt haben wir aber diese Prüfungen, haben wir ja gelernt, haben erstmal nur ein optisches Ergebnis gebracht. Das heißt, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie groß die Risse sind. Ja, da geht man einfach, also in den Spezifikationen steht einfach drin, lineare Fehler dürfen maximal x sein und nicht lineare Fehler dürfen maximal y. Und der Unterschied zwischen linear und nicht linear ist Länge, dreifache Breite. Also wenn er unter dreifacher Breite ist, dann ist er ein rundlicher Fehler. Und wenn er über dreifache Breite ist, dann ist es ein länglicher Fehler. Ah, okay. Und bei den meisten Spezifikationen sind lineare Fehler eigentlich überhaupt nicht zulässig. Ja, also da geht auch nicht um die Risstiefe. Die wird man erst später feststellen. Das ist wirklich ein Oberflächenverfahren. Da weiß ich eben nur, da ist ein Riss. Und wenn ich dann mehr wissen will, dann muss ich eben gucken. Also zum Beispiel bei Turbinenschaufeln, wenn da kleine Risse sind, dann werden die einfach weggeschliffen. Mit so einem kleinen Fräser. Und da steht der Prüfer dann daneben. Also der Mechaniker, der Turbinenmechaniker, der schleift das aus mit seinem kleinen Fräser. Und dann wird wieder geprüft, wird der Magnet dran gehalten, ein bisschen gesprüht, wird geguckt, ist der Riss weg oder ist noch ein bisschen was? Wenn noch ein bisschen was ist, muss der noch ein bisschen tiefer schleifen. Okay. Und der hat dann wieder eine Festlegung, wo er maximal bis zu einer Tiefe von X schleifen darf. Und dann muss erst wieder die Technik gefragt werden oder dann heißt es eben, Schaufel muss ausgetauscht werden. Okay. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe irgendeinen Fall, wo man das nicht gleich beheben kann, sondern wo es jetzt darum geht, festzustellen, ist jetzt der Riss 2 oder 3 Zentimeter lang, ich weiß jetzt nicht die Größenordnung, stellt sich dann da jemand im Prinzip mit dem Lineal hin und misst es nach, oder? Also das wird dann einfach von Hand, anhand dieser, ich sehe dann eben, wo da meine Magnet, wo die Linie ist, genau, und stell mich dann da hin und messe das. Genau, also dokumentiert wird das meistens, man hat ein Bandmaß in der Tasche als Prüfer, das gehört sozusagen zur Grundausstattung, und dann hält man das Bandmaß daneben, macht ein Foto und dann wird das vorgelegt im Ergebnisbericht, weil wir machen ja, wir machen zwar schon eine Bewertung, sagen, dieser Fehler ist zulässig oder unzulässig, aber was daraus wird, ist dann nicht mehr unsere Entscheidung. Ja. Wir liefern wirklich nur sozusagen die Aussage und was damit gemacht wird, bleibt dann dem Kunden beziehungsweise seinen Abnehmern oder wer auch immer dahinter steht, dann überlassen. Wird das Teil weggeworfen, wird das repariert, wird das irgendwie nutzbar gemacht oder eben nicht. Okay, und wenn jetzt jemand die Magnetpulver-Rissprüfung in der Massenfertigung anwenden würde, dann hätte der da eben irgendein automatisches Verfahren, dann die Länge von diesen Rissen festzustellen. Genau, ja. Beziehungsweise hat er ein ganz klare Kriterien. Da gibt es dann manchmal, also bei so Unternehmen, die immer die gleichen Teile prüfen, da gibt es dann so Fehlerkataloge, ne? Meistens fotografisch auch dokumentiert, wo man sagt, also diese Art von Fehler ist kritisch, diese Art von Fehler ist unkritisch. Und dann werden die Leute so geschult, dass sie eben entscheiden können, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung. Ja. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn so ungefähr? Also wie lang und tief und breit ist denn so ein Riss, den ihr detektieren könnt? Na, da gibt's alles, ne? Aber es gibt ganz feine Risse, die kaum, wirklich kaum zu sehen sind und beim Wegschleifen sich als größere Risse herausstellen. Es gibt auch gleich lange Anzeigen. Also ich hatte mal einen Fall hier im Kraftwerk Reuter. Da habe ich an einem Ventil geprüft. Also die Oberfläche musste dann beschliffen werden, weil diese Ventile eben außen verzundert sind. Und da haben wir auch meistens so eine Umhüllung noch aus wärmeisolierendem Material. Das wird dann alles abgemacht, dann werden die beschliffen und dann wird da dran geprüft. Und da habe ich eine Rissanzeige an diesem Ventil gehabt von circa 25 mm Länge. Und dann haben die angefangen zu schleifen. Und nachher, also das war ein Hochdruckventil und älterer Bauart, das hatte also schon eine Wandstärke von minimal so 115 mm. Das war also schon richtig dicke Zeug. Und das hieß dann, also bis maximal 50 mm kann geschliffen werden. Und die haben dann also mal geschliffen, ich habe mal geprüft. Nachher war also der, zwischendurch wuchs der Riss auf fast 20 Zentimeter an. Mhm. Und nachher, also die Stelle, die ausgeschliffen wurde, die war nachher so ungefähr 30, 35 Zentimeter lang. An der breitesten Stelle oben so 50 mm breit und 40 mm tief. Also das war dann schon richtig heftig, weil das muss ja nachher alles wieder zugeschweißt werden. Ja. Wenn man den Riss tatsächlich raus, also bei so einem Ventil, weil wenn man das nicht hinkriegt, insbesondere bei einem älteren Kraftwerk, so eine Ventile liegen nirgendwo griffbereit rum. Mhm. Das heißt dann neu gießen. Ja. Ja, und eine dann wird's teuer. Die steht dann auch nicht bei Fuß. Sondern da muss ja dann auch erstmal eine Form gebaut werden und. Also man sagt so, mal, da kann schon mal locker ein Jährchen vergehen, bis ein neues Ventil da ist. Mm-hmm. Ein Kraftwerk ein Jahr stehen lassen, das kann sich kein Kraftwerksbetreiber leisten. Nee, das ist keine Option. Genau. Ja, und von der Breite der Risse her? Also wie ist denn da so die unterste, was weiß ich, wie viel Mikrometer könnt ihr noch erkennen? Also eigentlich ein Riss, der da ist, den können wir erkennen. Weil es ist ähnlich, wie wenn wir nachher über Ultraschall sprechen, ist das auch der Luftspalt ist das Entscheidende. Okay. Spielt keine große Rolle. Wenn die zu breit werden, dann besteht die Gefahr, dass ja keine saubere Anzeige kommt. Also ich sage jetzt mal eine Oberflächenpore von 3 mm Durchmesser, die werde ich mit, also die zur Oberfläche offen ist, wie so eine kleine Mondkuhle. Ja. Ja, die werde ich mit Magnetpulverrissprüfung gar nicht wirklich finden. Die ist dann zu groß. Die ist einfach zu groß, genau. Also man gibt schon kleine Anzeige an der Kante oben. Also jede Kante, da gibt es immer Ablagerung. Aber das würde man als Formanzeige buchen und das sind zulässige Fehler. Ne? Also da sagt man, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also um Magnetpulver hat es wirklich, wirklich viel Risse. Ja, und kleinere Poren natürlich auch. Klar. Ja, ja. Okay. Und es ist ja eigentlich auch so, also ich sag mal, rundliche Fehler sind meistens unkritisch. Natürlich dürfen sie, also insbesondere an der Oberfläche, sie dürfen natürlich keine allzu große Ausmaße haben, weil dann Material einfach zu wenig Material da ist. Aber kritisch sind eigentlich Risse. Also das sage ich ja immer, dass alles, was dynamisch belastet wird, da ist der kleinste Riss, kann schon zum Schaden führen. Wir hatten also mal einen interessanten Fall in einer Heizzeughersteller, der also Stangenmaterial gepresst hat. Der Rohling war circa 70 Zentimeter lang und ich glaube ein Durchmesser, ich schätze mal so 12, 15 Zentimeter. Und der wurde in einem Zug durch eine Presse durchgezogen und hinten sind Stangen rausgekommen von, ich sage jetzt mal, vielleicht 15 Millimeter Durchmesser und Länge X. Ja. Das heißt also, der wurde zwar vorgewärmt, dieser Rohling, aber eben in einem Zug, da entstehen also Wahnsinnskräfte. Ja, und diese Maschinen, die sind eben auch schon lange im Betrieb. Und da hatten sie also an dieser Stelle, wo diese Matrize drin hängt, diese Gestell drumherum, hatten sie Risse gefunden, haben die auch schon mal ein bisschen bearbeitet, haben versucht, da zu klammern und so weiter. Und dann haben wir jährlich wurde die Maschine abgestellt und jährlich haben wir dann überprüft. Und es ging so über 2 Jahre, 3 Jahre. Waren die Anzeigen immer die gleichen. Wir haben das schön so dokumentiert, dass man das vergleichen konnte. Und irgendwann fingen die Risse an, größer zu werden. Ja, und dann haben wir nachher vierteljährlich geprüft, dann haben wir monatlich geprüft. Und zum Schluss waren wir jede Woche, immer freitags zum Schichtwechsel, waren wir dort und haben geprüft. Weil die wollten natürlich so lange wie möglich die Maschine laufen lassen. Die hatten zwar schon neue Gestell bestellt, aber auch das hat von der Fertigung einfach lange gedauert. Ja, und so haben sie eben versucht, die Maschine noch so lange, wie es irgendwie geht, laufen zu lassen und hatten eben durch uns die Sicherheit, die Risse sind zwar größer geworden, aber eben noch nicht, Versagen ist noch nicht dran. Und da sind wir wirklich jede Woche angetreten und haben da die Risse geprüft. Das, kann man das war dann machen, für die, ne? Günstiger, als die neue Maschine irgendwie schneller in Betrieb zu nehmen. Genau, beziehungsweise hätte es eine Lücke gegeben, ne? Die hätten nicht fertigen können. Ja. Also aber da muss doch dann die Anzahl des Ausschusses muss doch dann irgendwie hochgehen. Oder war das alles dann noch innerhalb der Spezifikation? Das war wirklich nur im Rahmen, im Gestell waren die Anzeigen. Da, wo auch relativ viel Kraft ist. Die Matrize war noch vollständig in Ordnung. Die Risse waren sehr fein. Okay, ja. Also man konnte auch nicht hundertprozentig sagen, jetzt bei der Rissgröße wird es morgen knallen. Das macht auch keiner. Also klar kann man als Statiker wahrscheinlich eine Menge berechnen, wenn man sich mit Rissentwicklung und Bruchmechanik beschäftigt, aber ich glaube, so eine klare Aussage bei so einer Maschine wird keiner treffen und wird sagen, naja, die könnt da noch, da könnt ihr noch 500 Mal eine Matrize durchjagen. Da passiert schon nichts. Das macht keiner. Ja. Also deswegen diese begleitende Prüfung, das macht man in anderen Bereichen auch. Also wir haben so ein paar Kunden, wo wir eben im Allgemeinen einmal im Jahr, wenn die ihre große Revision machen, dabei sind und dann Bauteile prüfen und auch gucken, wo sich Anzeigen eventuell verändert haben. Mhm. Also gleichbleiben ist immer alles schön, dann sagt man, gut, also keine Veränderung ist immer gut. Ja, aber wenn sich irgendwas verändert, ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Ja, klar. Okay, was macht ihr denn noch für Prüfungen? Ja, Eindringprüfung hatte ich ja schon kurz angesprochen. Das ist eben, wie gesagt, auch ein Oberflächenrissverfahren. Damit kann man alle Werkstoffe prüfen. Da geht es eigentlich nur um den Riss. Der muss der darf auch nicht zu breit sein, weil sonst hat man eben diese Kapillarwirkung nicht. Und auch die Gefahr des Auswaschens, weil man muss wirklich hinterher alles, also das Prüfen ist rot im Allgemeinen. Ja. Ja, und da muss man wirklich sehr gründlich abwaschen, weil sonst hat man wirklich wenn man nachher den Entwickler drauf spielt, sieht alles rot aus. Ja, und dann kann man nicht mehr wirklich unterscheiden, ist das jetzt nur schlecht geputzt oder ist da tatsächlich eine Anzeige hinter. Ja. Ach so, dann nochmal zum Vergleich zu der Magnetpulverrissprüfung. Also diese Eindringprüfung, das ist ja offensichtlich, die geht eben nur, wenn man Risse hat oder Fehler hat, die zur Oberfläche hin offen sind. Genau. Ist das bei dem Magnetpulverrissverfahren auch so? Nein, da ist das hat eben ähnlich wie Wirbelstrom eine gewisse Eindringtiefe. Man sagt so ungefähr 2 Millimeter. Also man kann auch lackierte Bauteile prüfen. Ja, okay. Das ist, weil die Feldlinien sich halt nicht um den Lack scheren, sondern sich dann trotzdem entsprechend dem Riss verhalten. Genau, bei diesen Fahrgeschäften zum Beispiel ist das halt so, die hat man eben zum Teil, oder ich weiß nicht, wird vielleicht heute auch zum Teil noch mit der Magnetpulverrissprüfung geprüft, da müssen die nicht entlackt werden. Ja, also die können das wirklich, wenn man eine Anzeige hat, dann macht man es allgemein so, ne? Dass man dann sagt, so, jetzt machen wir mal ein bisschen sauber, jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Ich hatte im letzten Jahr den Fall ja an einer Eisenbahnbrücke, die relativ neu war, da hat man also oberflächlich gesehen an den Streben, die zum Bogen hochgehen, und die sind ja meistens dann mit so einem Blech unten angeschweißt, und da hat man dann also Risse optisch gesehen. Also der Brückenwart beim Besichtigen hat gesagt, da sind Risse, und dann habe ich die geprüft und das waren alle nur Lackrisse. Mhm, ja, ist wirklich nur, also ich habe das dann mit Magnetpulver geprüft, habe keine Anzeigen gefunden, und dann haben wir auch nochmal weggeschliffen. An einzelnen Stellen, also da, wo das am schlimmsten war, haben wir einfach den Lack entfernt und haben dann nochmal geprüft und haben festgestellt, nein, das Material selber ist in Ordnung. Ja. Da hat eben nur der Lack nicht mitarbeiten können. Das waren natürlich die hochbelasteten Stellen. Aber ich denke mal, hat man vielleicht den falschen Lack genommen, der eben nicht mitgeht, ne? Der nicht auch eine gewisse Zähigkeit hat, um nicht zu reißen. Ja, ja. Okay. Also das kann eben auch so passieren, dass man oberflächlich was sieht und unten drunter ist ja nichts. Ja. Mhm. Okay, genau. Weitere Prüfverfahren. Ja, eigentlich so die beiden wichtigen für die Begutachtung von Bauteilen innen. Da ist zum einen die Strahlungsprüfung und zum anderen die Ultraschallprüfung. Mhm. Also insbesondere im Bereich Schweißnähte macht man beides. Das hängt sehr stark davon ab, zum einen, was möchte der Kunde gerne haben. Aber die Regelwerke geben auch was vor. Also es gibt zum Beispiel im Bereich der Druckbehälter gibt es ganz klare Richtlinien, der und der Werkstoff, die und die Wandstärke, eine bestimmte Druckbelastung, eventuell noch eine Temperatur dabei, und dann wird ausgewählt, also da muss so und so viel Prozent Oberflächenrissprüfung gemacht werden oder so und so viel Prozent Volumenprüfung. Und Volumenprüfung heißt dann eben durch Strahlen oder Ultraschall, und teilweise ist dennoch vorgegeben. Weil man Ultraschall kann man nicht bei dünnwandigen Sachen machen. Im Schweißnahtbereich fängt man eigentlich erst bei 8 mm Wandstärke an. Je dicker, desto besser. Und umgekehrt ist die Durchstrahlungsprüfung, je dicker, desto schlechter. Also da macht man eher die dünnwandigen Sachen. Also im normalen Rohrbereich, ich sag jetzt mal hier so Rohre, Gasleitung oder sowas, da wird viel Ultraschall schon gemacht, weil die ein bisschen dickerwandig sind. Fernwärmerohre sind dünnwandiger, da wird sehr lange die Durchstrahlungsprüfung benutzt. Also wie gesagt, bei 3,2 mm oder 4,5 mm Wandstärke, da brauche ich mit Ultraschall eigentlich gar nicht wirklich drüber nachdenken, zumindest in der Handprüfung. Automatisierte Prüfanlagen sind immer noch ein bisschen was anderes. Da kann man Vorkehrungen treffen, um das zu optimieren. Aber also für uns, wir sind, sage ich jetzt mal, die Handprüfer. Für uns Ultraschall fängt eben erst ab 8 mm an, und Spaß macht es eigentlich erst ab 20 mm. Okay, und nehmen wir jetzt mal an, ihr prüft jetzt eine Fernwärmeleitung, dann geht jemand zu Fuß diese Leitung, oder was weiß ich, mit dem Auto diese Leitung ab, und an jeder Schweißnaht hält er sein Durchstrahlungsprüfgerät ran und prüft die ganze Naht, oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip ja. Okay. Fernwärme ist allerdings nur eine prozentuale Prüfung. Da wird meistens so im Allgemeinen werden so 10% der Schweißnähte geprüft. Ah ja, okay. Das sagt uns dann der Kunde, die und die und die Naht werden meistens gekennzeichnet. Wir kommen dann zur Baustelle und sagen so, also ja, heute haben wir so unsere 4 Nähte hier zu prüfen. Dann müssen wir natürlich die Informationen haben über Wandstärke und Durchmesser und dergleichen mehr. Und dann, also die Technik ist so, dass wir auf der Baustelle normalerweise radioaktive Strahler benutzen, keine Röntgenröhren. Weil die einfach vom Handling her viel einfacher sind. Da wird also ein Film angelegt. Vorher macht man noch ein Bandmaß drauf, damit man, wenn man einen Fehler hat, weiß, wo ist der Fehler. Ja, und dann wird also ein Röntgenfilm angelegt, und auf der anderen Seite gegenüber vom Röntgenfilm sozusagen vom Rohr wird der Strahler angebracht. Da gibt es Regeln, wie weit der Abstand sein muss und dergleichen mehr. Und dann ermittelt man die Strahlzeit, damit man halt auf dem Film tatsächlich auch was vernünftig sieht. Und dann wird durchstrahlt. Man hat natürlich das große Problem bei der Durchstrahlungsprüfung, ist halt der Strahlenschutz. Ja. Da haben wir immer ein bisschen mit zu tun. Im Baugraben, so bei Rohrleitungen, ist es eher unkritisch, aber wenn so Fernwärme, die werden ja meistens Hausanschluss. Also so ein schönes Beispiel ist die Stadt Neuruppin. Die bieten also ihren Bewohnern da jetzt verstärkt Fernwärme an, also auch in den Altstadtstraßen, und dann werden die Leitungen, die liegen dann direkt vor den Häusern. Ja, und wir räumen nur nicht komplett die Häuser, aber wir müssen dann schon sehen, dass da eben keiner rin und raus rennt. Ja, aus Strahlenschutzgründen. Ach so, da muss man tatsächlich so viel Abstand halten. Ja, genau. Also, das hängt okay. Ein bisschen von der Geometrie ab. Das hängt davon ab, wie stark ist meine Strahlenquelle, weil die radioaktiven Strahler sind ja nicht konstant. sondern wie es von radioaktiven Stoffen mehr allgemein ist. Die haben eine Halbwertszeit und die für uns technisch nutzbaren, also die wir im Allgemeinen nutzen, haben entweder eine Halbwertszeit von 72 Tagen oder 135, glaube ich. Also das heißt, sie werden immer schwächer. Ne? Also davon hängt natürlich auch ab, wie viel Abstand ich halten muss beim Strahlenschutz. Ne? Also wenn ich durchstrahle, dann muss ich auch gleichzeitig, also als Prüfer muss ich eine Ausbildung haben für Durchstrahlung und ich muss auch eine Ausbildung haben für Strahlenschutz. Mhm. Ja, muss auch zugelassen sein von der Behörde. Also auch da, also da, das sind die Restriktionen und auch, sag ich jetzt mal, der Aufwand an administrativen Dingen und Sicherheitsdingen, der ist schon sehr, sehr groß. Also Durchstrahlungsprüfung hat schon seine Schwierigkeiten. Ne? Also das ist auch nicht jedermanns Sache, muss man ganz klar sagen. Und der Prüfer, löst er das dann aus per Fernauslöser und geht ein Stück weg oder trägt er dann eine Bleischürze oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also das ist sogenannte Kurbel. Das ist im Prinzip wie ein, sag ich jetzt mal, ein Draht, der mit dem Gamma-Gerät verbunden wird. In diesem Gamma-Gerät ist der kleine Strahler drin. Das sind so, man muss sich das vorstellen wie kleine Tabletten. Ja, so Durchmesser 3 mm oder so was in der Größenordnung und auch länger sind sie auch meistens nicht. Hängt immer ein bisschen von der Aktivität ab. Der ist also in diesem Strahlenhalter drin. Der ist ummantelt mit abgereichertem Uran und zum Strahlenschutz. Ja, also der dämpft sehr gut. Also der Strahler selber strahlt nicht so sonderlich, dieser Gerät. Aber der hat eben vorne einen Ausgang und man sagt dazu, man kurbelt den nach vorne raus an den Ort, wo er strahlen soll. Und das macht man über eine Fernbedienung, die so circa 10 Meter lang ist. Also der Prüfer mindestens 10 Meter entfernt ist vom Strahlungsort. Ja. Da kann man noch ein paar andere Vorkehrungen treffen. Um letztendlich die Strahlung für die Umwelt so gering wie möglich zu machen. Das ist unser oberstes Gebot. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir so wenig wie möglich Strahlung halt in der Umgebung freisetzen, sozusagen. Ja, ja. Aber wir sind gut überwacht. Dieser Bereich ist also wirklich sehr, sehr klar und eng geregelt über das Atomgesetz und Strahlenschutzverordnung und dergleichen mehr. Unsere Prüfer tragen also alle sogenannte Personendosimeter, wo überwacht wird bei der Arbeit. Mhm. Also, dann ist noch ein Warngerät mit integriert, was anfängt zu pfeifen, wenn die Strahlung zu hoch wird. Und gleichzeitig haben wir noch eine Filmplakette, die wir am Körper tragen und die wird monatlich von einer Strahlenmessstelle ausgewertet und da wird geguckt, wie viel Strahlung wir tatsächlich abbekommen haben. Ja, und das ist dann der Gamma-Strahlung, mit der ihr das macht. Richtig. Okay. Und 192 und Selen 75 sind so die in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung hauptsächlich eingesetzten Strahler. Ja, gut, und dann gibt es ja wahrscheinlich noch jede Menge Vorschriften über die Aufbewahrung von diesen Geräten, wenn sie halt gerade nicht benutzt werden und solche Sachen, ja. Also sehr viele Restriktionen, die Geräte müssen auch regelmäßig überprüft werden, die Bestrahler müssen permanent, immer wenn sie nicht mehr genug Aktivität haben, ausgetauscht werden. Das macht aber der Lieferant. Ja, wir haben also einen Lieferanten, da schicken wir unser Gerät hin, dann nimmt er die alte Quelle raus, nimmt eine neue, aber wir müssen die dann wieder melden. Gibt es ein sogenanntes Register dafür beim Bundesamt für Strahlenschutz, wo man eintragen muss, also der Strahler ist jetzt bei uns. Die sind alle ganz genau gekennzeichnet. Also jeder in Verkehr gebrachte Strahler hat eine eindeutige Kennung. Ja. Und also dafür ist Sorge zu tragen, dass die Strahler immer da sind. Also dass über diese Datei immer erkennbar ist, wo ist der Strahler zurzeit. Ja. Ja. Zum Glück klingen die irgendwann ab. Ja, also das ist nicht so wie bei dem Müll aus Atomkraftwerken, der so ewig strahlt, sondern die Dinger klingen halt ab und sind dann irgendwann so schwach, dass sie keine großartige Verhärtung mehr sind. Okay. Also relativ kurze Halbwertszeiten haben. Ja. Und wie viel Aufnahmen muss man jetzt an einer so einer Nahtstelle machen, zum Beispiel von so einem Fernwärmerohr? Also bei der Fernwärme hat man sich auf 3 Teilaufnahmen geeinigt als Minimum. Also das so nach Prüfklassen unterteilt. Normalerweise bei Rundnähten macht man 4 Teilaufnahmen, wenn es technisch möglich ist. Also man schiebt das Gerät immer oder dreht es quasi 90 Grad weiter und macht die nächste Aufnahme. Ja, 120 oder 90 Grad oder so, genau. Bringt wieder einen neuen Film an und dann wird er belichtet und hinterher wird er entwickelt. Ja, das ist ja dann auch recht aufwendig. Das ist absolut aufwendig. Das ist auch das teuerste Verfahren. Und wenn man das Ganze dann auch noch vor Ort mit der Röntgenröhre macht, dann wird es noch teurer. Weil die Röntgenröhren, die sind halt unhandlich. Also dieser Gammastrahler, das ist ein Behälter. Ja, mit was kann man das vergleichen? Ich sag mal, so vom Volumen her weniger, ungefähr so viel wie ein Handball. Wiegt natürlich deutlich mehr. Ich glaube, die Selenquellen, die liegen, glaube ich, bei 9 Kilo und die Iridium, glaube ich, bei 16 Kilo. Also die haben schon ein bisschen Gewicht. Ja, also man hat auch als Prüfer ja so zu tun. Wenn man von A nach B läuft oder im Kraftwerk Neubau, da ist noch kein Fahrstuhl drin und dann muss man auf 30 Meter Höhe oder noch höher und dann weiß man schon, was man so getan hat. Ne? Und wie gesagt, der gesamte Aufwand ist schon relativ groß, aber es ist eben doch eine interessante Sache, weil man hat nachher im Gegensatz zum Ultraschall Handprüfung, wo man dem Prüfer letztendlich vertrauen muss, er hat es richtig gemacht. Beim Röntgen hat man einen Film hinterher und da kann eben auch der Kunde oder der Abnehmer drauf gucken und kann sagen, ach ja, ich sehe ja, da ist eine Pore drin oder da ist diese Anzeige oder jene Anzeige drin. Und wir werten das aus. Wir im Allgemeinen sagen wir, Schweißnaht ist in Ordnung oder nicht in Ordnung, aber der Abnehmer kann noch uns überstimmen letztendlich. Mhm. Ja, der TÜV zum Beispiel. Ne? Es gibt dann TÜV-Leute, die auf die Baustelle kommen und sich die von uns durchgeführten Filme oder andere Abnehmer angucken und sagen, ja, sind wir mit einverstanden oder sind wir nicht mit einverstanden. Im Allgemeinen werden wir schon richtig aus. Und warum prüft ihr dann auch noch mit Röntgengeräten? Zum einen ist es eine Wandstärkefrage. Das hat alles letztendlich mit der Bildqualität zu tun. Je dünner mein Material, desto feiner will ich die Fehler finden. Und irgendwann sind die Gammastrahler nicht mehr, sag ich mal, scharf genug dafür. Okay. Und Röntgenröhren sind dann eben noch die bessere Wahl. Mhm. Kann man noch weiter runtergehen, dünnere Materialien, auch Aluminium, dünnwandig, das kriegt man mit Röntgenröhren noch prima hin. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum manchmal gefordert wird. Es gibt so eine Untergrenze für die höhere Prüfempfindlichkeit, sagt man eigentlich bei Selen mindestens 14 mm durchstrahlte Wandstärke. Also der Rohr muss mindestens 7 mm Wandstärke haben. Im Kraftwerksbereich haben wir aber auch kleinere Sachen und da versucht man dann so einen Kompromiss zu finden. Man nimmt höher empfindliche Filme. Die Filme werden etwas dunkler gemacht, damit der Kontrast ein bisschen besser ist, um zu vermeiden, dass man da also auf so einer Kraftwerksbaustelle mit der Röntgenröhre, das ist einfach nicht praktikabel. Mhm. Ja, das ist so ein Aufwand, weil die Röntgenröhre, die hat also dann den Hochstromerzeuger, die Röhren, mit denen wir unterwegs sind oder sein können, das ist wie eine Sackkarre und da ist ein richtig großer, fetter Stromerzeuger und eine Kühlung drauf, die kriegt man nicht mit zwei Mann aus dem Auto raus, ohne sich einen Rücken kaputt zu machen. Also da muss man mindestens schon einen dritten haben oder einen Stapler oder sonst irgendwas. Und der Röhrenkopf, da ist also ein Hochstromkabel von 10 Meter dran, der richtig dick ist, was alleine schon wahnsinnig viel wiegt. Und der Röhrenkopf, der ist so ja 60 Zentimeter lang, 90 Millimeter im Durchmesser. Also das ist auch ein schweres Teil. Und da hängt dann noch dieses schwere Kabel dran. Ja. Kann man auf ebener Erde kann man dann alles noch handeln, kriegt man alles noch hin, aber nicht mehr mit Klettern, das ist vorbei. Mhm. Einfach vom Handling her nicht zumutbar und im Allgemeinen kriegen wir das mit den Kunden immer so geklärt, dass wir dann auch noch Gammastrahler einsetzen dürfen. Okay. Aber wenn wir Bauteile bei uns in unserer Außenstelle prüfen, da haben wir auch eine etwas stärkere Röntgenröhre, da können wir auch dickere Bauteile durchstrahlen, da machen wir sehr viel mit der Röntgenröhre. Ja. Gut, und Qualität einfach besser ist. Ja, okay. Ja. Und das andere Verfahren, das du angesprochen hattest, war dann die Ultraschallprüfung. Richtig, genau. Mhm. Ultraschall ist ja auch ein sehr flexibles Verfahren. Also vereinfacht, man hat ja jetzt ein Stück Stahl. Oben setzt man den Prüfkopf auf, der sendet seinen Schallstrahl in dieses Bauteil. Und wenn alles schick ist, dann wird es auf der Rückseite reflektiert und kommt wieder am Prüfkopf an. Und dann ist alles prima. Und wenn ich jetzt aber zwischen Ober- und Unterseite einen Fehler habe, einen Riss oder eine Pore oder dergleichen mehr, dann wird dieser Strahl zum Teil früher reflektiert oder vollständig, je nachdem, wie groß der Fehler ist. Und dann sieht man auf dem Bildschirm halt. Ja, das ist eine Anzeige. Also man hat im Prinzip eine Zeitanzeige, die man aber umrechnet in Abstand. Schalllaufweg letztendlich. Das justiert man sich dann so, dass man sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt eine 40 mm dicke Platte, dann justiert mir mein Bildschirm so, also diese 40 mm, dass mein Rückwandecho bei 40 mm kommt. Maximal habe ich vielleicht 50 mm auf dem Bildschirm dargestellt. Und wenn ich jetzt eine Anzeige vor diesen 40 mm auf dem Bildschirm sehe, dann habe ich da drin irgendeinen Fehler. Den kann man natürlich nicht so gut beschreiben wie bei der Durchstrahlungsprüfung. Durchstrahlungsprüfung hat man ein Bild, da sieht man, ob das eine Pore oder keine Pore ist. Ja. Bei Ultraschallprüfung kann man schon noch über ein paar Parameter schon erkennen, ist es ein voluminöser oder ein flacher Fehler, aber die ganz konkrete Aussage, die ist immer ein bisschen schwierig. Okay, das heißt, das ist nicht wie beim Arzt, der ja auch ein Bild vom Ultraschall auf seinem Bildschirm hat. Das sind die moderneren Verfahren, die haben dann auch, sag ich jetzt mal, so 3D-Darstellungen. Da gibt es also auch Verfahren. Wir machen sozusagen noch die ganz klassische Hand-Ultraschallprüfung und da hat man im Prinzip auch nur so eine Oszillator-Anzeige. Okay. Nur ein sogenanntes A-Bild. Ja, da ist vorne ist ein Einschallecho und dann irgendwann kommt das Reflexionsecho. Und wenn man dazwischen Fehler findet, dann hat man halt eine Aussage, sagte, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Guckt man sich den noch ein bisschen näher an oder gibt es eben Kriterien, also eine Pore, die hat natürlich ein anderes Reflexionsverhalten als ein Riss oder eine Doppelung oder ein Bindefehler in der Schweißnaht. Mhm. Und darüber kann man dann schon Informationen sammeln. Und dann gibt es ja den Druckkriterien, so groß darf der Fehler sein, so groß darf das zurückgestrahlte Echo sein und alles, was diese Grenze überschreitet, ist dann eben zu verwerfen. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Prinzip. Jetzt dein Beispiel mit dieser 40 mm dicken Platte, dann ist es eben so, der Schall geht in das Metall rein und am Austritt, also quasi an der Unterseite, am Austritt des Schalls, aus dem Metall theoretisch wieder in die Luft oder in die Unterlage, wird eben was reflektiert und das wird eben gemessen, quasi wie lang das dauert, bis da was zurückkommt. Und wenn jetzt da an der Stelle die Platte zufällig halt nur 20 mm dick wäre, was man ja auch optisch sehen würde, aber jetzt nur als Beispiel, dann würde die Reflexion eben früher ankommen. Genau. Das heißt aber, dass es, ihr habt eben auch so einen Ultraschall Kopf und der Sensor, das sitzt auf der gleichen Seite oder gibt es auch Fälle, wo man dann den Sensor quasi auf der Unterseite von diesen 40 Millimetern anbringen würde? Kann man auch machen. Das ist dann die sogenannte, also das, was wir jetzt beschrieben haben, ist Impulsecho-Verfahren. Und das andere ist die Durchschallungstechnik. Die gibt Anwendungen, also zum Beispiel exotische Geschichten, wo das, sag ich mal, die bessere Wahl ist. Also wir haben zum Beispiel schon mal Schichtholzplatten geprüft. Also so, wie nennt man das Zeug? Sperrholz, ne? Ja, ja. Ja, die aus mehreren Schichten ausgesetzt. Das waren Böden für Bahnzüge. Und da hat man also so Konturen so ein bisschen auch ausgefräst. Die waren wirklich 12 mm dick. Und dann hat man da aufgrund der Einbauten da irgendwas ausgefräst und hatte festgestellt, dass da teilweise keine Bindung zwischen den einzelnen Schichten mehr war. Und dann haben wir das Material, bevor sie angefangen haben zu fräsen, überprüft. Und das konnte man nur in Durchschallungstechnik machen. Weil Holz natürlich für Ultraschall eigentlich ein No-Go ist im ersten Ansatz. Ja. Natürlich kann man vieles machen, aber so für die klassische Ultraschallprüfung sagt man, nee, das geht gar nicht, zumal man keine Flüssigkeit dazwischen kriegt. Also man muss immer ein Koppelmittel eigentlich haben. Also Trockenankopplung ist, sag ich jetzt mal, ein Sonderfall in der Ultraschallprüfung. Das ist nicht der Standard. Also es darf im Prinzip keine Luftschichten zwischen diesen Schichten geben. Du sagtest ja gerade, so die Grenzfläche, da wird was reflektiert. An jeder Grenzfläche, wenn ich von einem Material zum anderen übergehe, finden immer Wellenumwandlung, Reflexion in unterschiedlichsten Winkeln statt. Und man versucht natürlich das Nutzecho, das, was ich gerne haben möchte, das muss am größten sein. Und die beste Reflexion kriegt man am Übergang von Metall oder was man gerade überprüft zu Luft. Da ist der Anteil der Reflexion am größten und der Teil, der sozusagen durchgeht, der ist am kleinsten. Ja. Und auch Wellenumwandlung, die sind auch alle viel, viel, viel kleiner, also in höherer Potenz kleiner als die Reflexion an der Luft. Und deswegen kann man wirklich auch feinste Fehler, es gibt ja die sogenannten Doppelungen in Platten. Ja, auch in anderen Materialien, aber da ist der Klassiker, wenn Bleche gewalzt werden und man hat also in dem Material, ich sag's mal, im weitesten Sinne eine Luftblase drin, dann wird die ausgewalzt. Und dann hat das ganze Blech, also eine kleine Luftblase, wird zu einem großen Flatschen. Aber durch den hohen Druck ist sozusagen Oberteil und Unterteil dicht zusammengepresst. Also dieser Fehler hat eine Ausdehnung von null. Ja. Ja, aber er ist da. Also es sind dann im Prinzip zwei Schichten in dem Blech. Genau, ja. Genau. Und dazwischen ist Luft. Ja. Und da kriege ich ein wunderbares Echo. Also wir machen es bei einem Stahlhersteller hier in Berlin, da prüfen wir öfter mal, und zwar ist das extrem bei Sachen, die auf Zug belastet werden. Also wenn zum Beispiel an einen Stahlträger eine Kranöse angeschweißt werden muss, um den von A nach B zu transportieren. Ja, ist ein ganz gängiges Verfahren. Bei Brücken macht man zum Beispiel, die Dinger werden hinterher wieder weggehauen. Ja, aber zum Transport müssen da Kranösen angeschweißt werden. Und da wird immer eine Doppelungsprüfung gemacht. Weil wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass unter dieser Kranöse das Material in Ordnung ist, der hebt das Ding an und dann reißt es da auseinander. Dann fällt eine Brücke runter. Ja. Ja, und deswegen ist es bei solchen Sachen immer unbedingt erforderlich. Aber das ist eine ganz einfache Prüfung. Die geht wahnsinnig schnell und ist absolut sicher. Da ist Ultraschall auch wirklich das einzige Verfahren, womit man das sinnvoll prüfen kann. Mhm. Absolut. Ja, also das ist wirklich eine, und das machen also die Stahlhersteller, machen es teilweise auch schon im Werk. Kostet natürlich immer extra. Ne? Und das ist immer das Problem dabei, dass die meisten dann eben ungeprüftes Material kaufen und dann eben nur an den Punkten, wo es kritisch werden könnte. Dann, ich sag mal, eine Doppelung, wenn ich eine Platte nehme und stelle da eine große Maschine drauf, dann interessiert die Doppelung nicht. Ich hätte ja auch zwei Platten legen können, die ein bisschen dünner sind. Ne? Ja, ist halt aber auf Druck belastet. Genau, aber ja. So wie ich Zug ausübe, ist eine Doppelung halt eben absolut tödlich. Ne? Und das ist alles schon passiert, ne? Dass Bauteile einfach runtergefallen sind, weil man das nicht berücksichtigt hat. Ja, ja. Ja, eine Ultraschallprüfung ist sehr flexibel. Also man kann da eben auch relativ viele Werkstoffe mit prüfen. Also geht auch, wie gesagt, ein bisschen in den Kunststoffbereich, auch laminiert. Also wir haben auch so Glasfaser verstärkt, laminiert aus Schichten aufgebaute Werkstoffe. Da macht man zum Beispiel dann wieder, wenn man auch Bindungsunterschiede finden will, dass so Ablösungen sind zwischen den Schichten, das macht man zum Beispiel wieder in der Durchschallungstechnik. Weil ansonsten kriegt man da überhaupt ja keine vernünftige Aussage hin. Dass man dann wirklich oben Kopf, unten Kopf, ist natürlich schwierig, wenn man es in der Handprüfung macht, die Orientierung hinzukriegen. Aber es sind meistens lokale Bereiche, die da überprüft werden. Und das geht wunderbar. Also das kriegt man schon ganz gut hin. Und Ultraschall ist eben auch ein einfaches Verfahren, vom Geräteaufwand. Die Geräte sind batteriebetrieben, sind mittlerweile relativ leicht, hat ein kleines Signalkabel dran. Der Prüfkopf ist auch in den meisten Fällen relativ klein. Eine wunderbare Sache. Ja, ja. Und es ist eben auch relativ gut automatisierbar. Ja, hat zwar nicht diese Geschwindigkeiten, die man mit Wirbelstrom erzielen kann, aber es ist auch gut automatisierbar. Mhm. Okay, jetzt hatte ich mir, ich glaube, wir haben ein Verfahren übersprungen auf meiner Liste. Das ist das Blasenprüfverfahren. Dichtheitsprüfung. Genau. Das ist erstmal der Überbegriff. Ja, okay. Das Blasenprüfverfahren ist das bekannteste. Das kennen wir alle vielleicht noch von früher, als wo man noch Fahrräder selber geflickt hat. Da hat man ja den Schlauch rausgenommen, aufgeblasen und dann ins Wasserbecken rein. Das ist der sogenannte Bubble-Test. Und das macht man tatsächlich genauso. Ja, also Ventile zum Beispiel, die werden genauso geprüft. Da wird ein Wasserbecken genommen, manchmal wird Helium dafür genommen, weil es halt eben eine höhere Empfindlichkeit hat. Dann wird es unter Wasser gehalten und ein paar Minuten gewartet und die guckt, ob Bläschen aufsteigen oder nicht. Wie, Helium hat eine höhere Empfindlichkeit? Das ja, dringt da eher aus, oder wie? Genau, weil es hat ja kleinere Moleküle. Okay, okay. Das ist ein Edelgas und dadurch sind die Moleküle kleiner. Also man würde noch kleinere Fehler finden als mit Luft. Ja, und so ein Ventil, das ist ja jetzt erstmal nur ein Anschlussstück. Da muss man dann im Prinzip gucken, dass das andere Ende, wo dann, was weiß ich, ein Rohr oder ein Schlauch oder so draufstecken würde, dass das dann eben zu ist. Genau, da kommen Stopfen drauf. Ja. Genau. Da muss man dann aber aufpassen, dass es nicht da dann leckt. Genau, das kommt immer wieder vor. Also das ist immer, manchmal ist das Schwierige, alle Dichtung dicht zu kriegen, ja, als das Bauteil zu prüfen, ja, den Sitz vom Ventil oder sowas. Das ist manchmal schon wirklich, wirklich schwierig. Wir hatten so einen Fall, da haben wir eine größere Anlage geprüft mit mehreren Analysegeräten und dergleichen mehr. Und da sind ja dann metallische Dichtungen in dem Bereich, wenn höhere Drücke drauf sind. Ne? Und da war dieser kleine Metallring, der hat einen Riss gehabt, der war durchgebrochen. Mhm. Bis wir den gefunden hatten in dieser großen Anlage, hat natürlich eine Weile gedauert, ne? weil wir eigentlich die Schweißnähte prüfen wollten und nicht unbedingt die Anschlüsse. Ja, und dann haben wir aber weitergemacht, haben gedacht, also die Schweißnetze sind alle in Ordnung, das muss ja irgendein Anschluss sein, dann haben wir alle Anschlüsse noch geprüft. Und dann haben wir nachher tatsächlich gefunden. Ja. Also, Dichtheitsprüfung ist ein sehr, sehr weites Feld. Also diese Blasenprüfung ist eigentlich das einfachste davon. Und wird es dann tatsächlich mit Wasser gemacht? Ja. Okay. Ja. Und die Auswertung erfolgt wieder optisch? Optisch, genau. Ja. Also Wasser nimmt man natürlich dann Deonat oder also reineres Wasser, destilliertes muss es nicht sein, aber Deonat reicht schon aus. Was ist denn Deonat? Da sind weniger Mineralien drin. Genau. Also okay. Einfach um Korrosion zu vermeiden. Ne? Okay, ja. Nimmt man einfach relativ sauberes Wasser dafür. Mhm. Also Kraftwerksbereich, ich weiß jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beantworten, in welchem Bereich, aber die haben immer Deonat da. Für ihre Anlage. Das wird da erzeugt und wird da auch benutzt. Ja. Also wenn man ein Kraftwerk prüft, dann holt man sich immer Deonat. Okay. Dann haben die einen Zapfhahn und dann kann man sich da immer bedienen. Das ist immer eine wunderbare Sache. Ja. Okay, und dann gibt es noch Helium-Leck-Detektoren. Genau. Das klingt schon ein bisschen aufwendiger. Richtig. Also fangen wir mit dem Blasentest, da gibt es noch die Druckabfallprüfung. Mhm. Das ist auch ein relativ einfaches Verfahren. Da bläst man halt einen Behälter auf mit einem Druck X, sagen wir mal 2 bar, und dann wartet man eine Stunde. Und dann guckt man auf seinen geprüftet Manometer und guckt, sind da immer noch 2 bar oder sind es nur noch 1,95 bar. Okay, gut, das ist im Prinzip das Gegenteil. Einmal guckt man halt, ob was rauskommt. Genau. Bei dem Blasenprüfverfahren, oder man guckt, ob alles drin geblieben ist. Genau. Ja. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die verschiedensten Vakuumverfahren, und da werden viele Helium-Leck-Detektoren eingesetzt. Da macht man also zum Beispiel, man füllt zum Beispiel einen Behälter mit Helium. Ja, und dann kann man außen, da wo Anschlüsse, Schweißnähte oder dergleichen sind, da kann man dann mit einer Sonde langfahren und gucken, ob da Helium durchkommt. Oder umgekehrt, man erzeugt ein Vakuum und bringt von außen Helium auf und guckt dann, ob das Vakuum erhalten bleibt oder nicht. Also das sind auch schon sehr, sehr, sehr niedrige Leckageraten, die man da finden kann. Ja. Also Blasentester hat man so einen Wert von 10 hoch minus 3. Ich kann mir mal diese Einheiten nicht merken, deswegen will ich jetzt nicht falsche dazu. Okay. Wenn ich es brauche, dann weiß ich es wieder, aber den machen wir auch nicht so wahnsinnig oft. Ja, also da ist man so bei 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4. Und in diesen Helium-Lech-Tests kommt man schon bis 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 9. Da wird also schon werden schon sehr, sehr feinste Leckagen werden da schon detektiert. Okay, die Einheit reichen wir einfach noch nach. Und so der typische Anwendungsfall für so Leckagedetektion sind halt zum Beispiel Ventile. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwelche Tanks oder sowas. Tanks, große Behälter. Also es gibt so Behälter, die werden vollständig eingehüllt in Plastikfolie. Und dann von innen mit Helium beaufschlagt oder in die Plastikfolie wird reingespült und in den Behälter wird ein Vakuum. Also das kann ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren sein. Wenn man dann solche großen Behälter macht, dann muss man also auch wirklich Temperaturschwankungen berücksichtigen. Also das geht über 24 Stunden und länger. Ne? Also Tag- und Nachttemperaturen, Sonneneinstrahlung und so weiter und so weiter. Also das ist ein irrsinnig aufwendiges Verfahren zum Teil. Ja. Aber und so ein klassischer Anwendungsfall ist wahrscheinlich auch Benzintank fürs Auto, oder? Weil der muss ja dicht sein, sonst tritt das alles aus. Aber also selbst sind standardisierte Verfahren in den Automobilen, die sie da machen. Aber kleine Teile werden zum Beispiel ganz viel in der Elektrotechnik, Elektronik, werden ganz viele Teile geprüft. Mhm. So elektronische Bauelemente, die wirklich dicht sein müssen. Entweder ist Innenvakuum oder die müssen einfach nur dicht sein. Und die werden auch Dichtheitsprüfung unterzogen. Da gibt es noch ein anderes Verfahren, das nennt sich Bombing-Test. Da kommen die in so eine kleine Kammer, wird ein Vakuum erzeugt und dann auch mit irgendwelchen Sensoren gemessen. Das ist also eine sehr spezielle Geschichte, die ist auch, sag ich jetzt mal, in den entsprechenden Firmen ist da sicherlich das Know-how auch viel größer, aber da gibt es also wirklich auch ein ganz breites Anwendungsspektrum für den Helium-Test oder für überhaupt für die Dichtheitsprüfung im Allgemeinen. Ja, gut, dieser Bombing-Test, das ist eben dann, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, oder man erzeugt immer, man stellt immer eine Situation her, wo außen weniger Druck ist als innen und dann entweicht was. Ja. Die einfache Variante ist natürlich auch die Wasserdruckprüfung. Ne? Das macht man bei Rohrleitungssystemen als als einfache Geschichte, ne, wird irgendwie im Wasser und dann teilweise mit auch hohen Drücken. Und dann wird geguckt, ob überall alle dicht ist oder ob Wasser rausläuft. Ne? Aber das ist auch ein, und teilweise auch sehr große Behälter werden auch mit Wasserdruckprüfung geprüft. Ja. Der Druck ist, hängt natürlich immer ab vom Betriebsdruck. Ne? Da muss immer ein bisschen höher sein, der Testdruck wie der Betriebsdruck, aber also das ist auch ein. Aber das machen die Firmen ja teilweise selber. Wir haben so im Kundenkreis Behälterbauer, diese Wasserdruckprüfung machen die mal selber. Da brauchen sie uns nicht zu. Also der muss jetzt nicht von einem zertifizierten Prüfer durchgeführt werden. Das können die mal selber machen. Ja. Okay. Da kommt dann der Abnehmer, stellt sich daneben und guckt, ist das alle trocken und dann macht er sein Häkchen drunter und dann ist das schön. Ja. Wie ist das eigentlich bei diesen ganzen Prüfverfahren, die ihr anwendet? Steht davor immer eine Sichtprüfung? Sollte sein, ja. Mhm. Also, sag mal, das ist eigentlich der Anfang, klar. Also, mittlerweile ist er doch sehr stark reglementiert. Früher hat man gesagt, jeder Prüfer, und insbesondere auch bei Schweißnähten, der kann auch vorher eine Sichtprüfung machen. Heute muss man dafür auch ein Zertifikat haben. Also, genauso die Ausbildung Stufe 1, Stufe 2. Und dann gibt es Regelwerke dafür. Also für die Sichtprüfung. Ja, genau. Okay. Aber es ist natürlich das einfachste Verfahren, damit geht es erstmal los. Ne? Also, aber da gibt es eben auch unterschiedlichste Schichten. Also einfach nur zu gucken oder eine spiegelnde Oberfläche zum Beispiel, die ist ja immer sehr ideal, um Fehler zu finden. Ne? In der Automobilindustrie zum Beispiel, wenn die Karossen lackiert sind und da ist eine kleine Beule, sieht man natürlich unter bestimmten Licht besonders gut. Ist ja auch nicht weiter wie Sichtprüfung. Und da gibt es natürlich dann auch noch die Instrumentierten, wo man also mit Endoskopen oder ähnlich Sachen mit Lupen, mit arbeitet. Bei Schweißnähten kann man zum Beispiel sogenannte Schweißnaht leeren, wo man gucken kann, ist die Nahtüberhöhung nicht zu groß, passt das alles, sind die Winkel passend und ja, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Einfach nur einen Messschieber nehmen, um Maße zu kontrollieren. Das gehört alles in den Bereich der Sichtprüfung. Okay, also da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter, als es nur hingucken. Genau. Ja, genau. Also man muss da auch schon, also gerade auch mit der Endoskopie, das muss man auch dann, sag ich mal, ein bisschen üben. Also ein Endoskop ist meistens jetzt also so kleinere, das ist im Prinzip ein Schlauch. Den führt man dann in ein Objekt ein, wo man was gucken will. Und da muss man dann lernen, dass man, wenn ich den jetzt gerade reingeschoben habe, trotzdem verdrillt sich zum Beispiel so ein Schlauch. Ja. Und wenn ich der Meinung war, ich gucke geradeaus oder ich gucke nach oben, die haben dann so ein kleines Gelenk vorne teilweise, die kann man über so einen Joystick kann man die Optik vorne in alle Richtungen schwenken. Mhm. Und ich weiß nicht, wohin ich gucke. Ja. Also das ist wirklich die Übung dann, sich eine Orientierung zu finden, also irgendwelche inneren Einbauten, Schweißnähte oder sowas, wo ich überhaupt erstmal weiß, wo bin ich denn überhaupt? Um wirklich den Bereich, den ich tatsächlich sehen will, auch tatsächlich zu sehen. Und darum stelle ich ganz woanders. Mein Objektiv guckt sonst wohin. Also das ist so ein bisschen, gerade die instrumentierte Sichtprüfung ist wirklich eine Übungsgeschichte. Ja. Aber natürlich auch ein sehr zuverlässiges Verfahren. Also wir hatten gerade letztens auch im Kraftwerk, da ging es einfach nur darum zu kontrollieren, ob die Rohre frei von irgendwelchen Ablagerungen sind. Ja, also ich sag mal, im schlimmsten Falle, dass der Schweißer seinen Putzlappen da drin vergessen hat. Ja, oder, also wir haben es beim Röntgen haben wir schon öfter gehabt, die Schweißnähte, die Schweißnahtvorbereitung, die wird drehend erzeugt, da entsteht ein Span, dann lag der Span da im Rohr drin. Ja. War aber zugeschweißt. Ja. Dann heißt es unter Umständen, wenn man ja nicht anders rankommt, heißt es wieder aufmachen, um den Dreck daraus zu holen. Ja, also, und da kann man halt mit der Endoskopie kann man da schon eine ganze Menge dann noch wieder machen. Weil diese Schläuche, das sind ja Glasfaserteile mit kleinen Objektiven und vorne LED-Lämpchen und so weiter, kommt man auch schon relativ weit mit. Ne? Mhm. Kann man 10 oder 20 Meter, ist ja kein Problem, um Sachen wirklich von innen zu inspizieren. Okay. Haben wir jetzt noch irgendein Prüfverfahren vergessen? Na, es gibt noch Randverfahren, mit denen wir nicht arbeiten. Das ist die Schallemissionsprüfung, wo also, über den Messstreifen so eine Aufnahme gemacht wird. Ist ja ähnlich wie beim Holz hören wir, ne? Wenn es bricht, dann knackt es. Ja. Macht Stahl auch. Ja. Nur das hören wir nicht. Und das kann man mit den Messstreifen, mit Schallemissionsanalyse, kann man dieses Knacken hörbar machen. oder sich sichtbar machen. Und dann kann man tatsächlich erkennen, wie eine Belastung steigt. Also sind meistens Versuche, ne? Belastungsversuche, zum Beispiel Wechselschwingung oder dergleichen. Und dann kann man wirklich sehen, wann passiert irgendwas im Material und kann eventuell auch schon Vorhersagen treffen. Wird auch in einer begleitenden Prüfung wurde teilweise auch gemacht. Ich glaube, in Kraftwerken werden an bestimmten Stellen tatsächlich solche Sensoren angebracht, um festzustellen, ist alles noch in Ordnung. Ja, auch Schwingungen zu überwachen und dergleichen. Und dann gibt es noch als weiteres Verfahren noch die Infrarotthermografie, die ja viel im Bauwesen benutzt wird. Aber da kann man eben auch Schäden auch in einer Halbleiterfertigung wird zum Beispiel gemacht, um kalte Lötstellen zu finden. Da kann man diese Infrarotthermografie relativ gut für einsetzen. Weil es ist ein Gebiet, kennt's. Wir haben auch mal eine Untersuchung machen lassen, aber wir haben selber kein Gerät dafür, arbeiten damit also selber nicht. Aber das also auch gehört auch mit zu den zerstörungsfreien Prüfverfahren. Okay. Wir hatten dazu eine Frage von einem Hörer, die ich interessant fand. Und zwar zerstörungsfreie Prüfverfahren. Wie zerstörungsfrei sind die eigentlich wirklich? Immerhin wird ja eigentlich bei fast allen Verfahren Energie eingebracht in den Prüflingen. Also zerstörungsfrei bezieht sich darauf, dass wir den Prüfling nicht verändern. Ja. Ja, also Energie bleibt außen vor. Also es ist keine ökologische Freiheit von Veränderung, sondern es ist wirklich, das Material selber wird von uns nicht beeinflusst. Vielleicht als Beispiel, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, Materialanalysen zu machen. Und da bieten wir auch zwei Verfahren an. Und das eine würde ich als zerstörend betrachten und das andere als zerstörungsfrei. Das Zerstörende ist die sogenannte optische Emissionsspektrometrie. Und da erzeugt man einen Brennfleck. Mhm. Und da über dieses Abbrennen wird dann über Spiegel das Spektrum aufgefächert und dann wird geguckt, welche Legierungselemente sind drin in diesem Material. Aber da entsteht ein kleiner Brennfleck, der nicht erheblich ist, aber bei manchen Bauteilen ist der schon störend. Insbesondere auf Dichtflächen kann ich zum Beispiel keine optische Emissionsspektrometrie vornehmen, weil ich damit die Dichtfläche schädige. Ja, und dann gibt es alternativ, gibt es die Röntgenfluoreszenzanalyse. Da ist eine kleine Röntgenröhre in dem Gerät drin. Und regt dann auch das Spektrum an und analysiert auch. Das ist zerstörungsfrei, da passiert nichts mit dem Werkstoff. Aber das hat eben den Nachteil, das kann nicht alle Werkstoffe erkennen. Und insbesondere im Stahlbereich, also mit Röntgenfluoreszenzanalyse kann man keinen Kohlenstoff ermitteln, keinen Kohlenstoffwert. Und wenn ich jetzt niedrig legierte Werkstoffe habe, dann ist der Kohlenstoff mein wichtigster Indikator, um eine Unterscheidung zu treffen. Ja, wenn ich höher legierte Werkstoffe habe, dann ist der Kohlenstoff meistens nicht so erheblich. Da will man wissen, wie viel Chrom ist drin, wie viel Nickel, wie viel Vanadium oder dergleichen mehr. Der Kohlenstoff spielt da eine untergeordnete Rolle. Da kann man wunderbar mit Röntgenfluoreszenzanalyse arbeiten. Aber bei niedrig legierten Stählen hat man da ganz, ganz schlechte Karten. Und bei den anderen Verfahren, die ihr anwendet, also bei den zerstörungsfreien, wie zum Beispiel durch Strahlungsprüfung, ist es eben nicht so, dass die Strahlung da so hoch ist, dass das Material dadurch verändert wird. Überhaupt nicht. Nee. Okay, das heißt auf einer, ich sag mal, makroskopischen Ebene, also weiß nicht, solange man nicht auf die Quantenebene runtergeht, ist es wirklich zerstörungsfrei. Absolut, genau. Ja, also das Einzige wäre jetzt ja beim Ultraschall, weil es ein berührendes Verfahren ist, und wenn man jetzt da mit seinem Prüfkopf da über das Bauteil und das ist vielleicht schon geschliffen, dann sieht man feinste Spuren von dem Prüfkopf, selbst wenn man Koppelpaste oder Öl oder dergleichen mal nur hat. Und dann sieht man schon feinste Spuren. Ja. Also da ist jetzt schon sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen ohne. Ja. Wenn es wirklich sauber geschliffene Oberflächen sind. Aber ansonsten verändern wir wirklich das Material nicht. Ja, okay. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr die Handprüfer seid. Genau. Das klang jetzt auch so bei allem, was du geschildert hast. Also ihr geht wirklich vor Ort oder setzt die Geräte bei euch so ein, dass die quasi von Hand angesetzt werden und dann guckt eben jemand das Bild an und so weiter. Das heißt, bei der Art von Arbeit, die ihr macht, ist wenig Automatisierung dabei. Genau. Richtig. Okay. Wir versuchen, wenn wir Massenteile prüfen, machen wir uns kleine Vorrichtungen, um das ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben auch mal mit einem Kunden zusammen sozusagen, weil für den haben wir diese Plastikteile da jahrelang geprüft und dann wurde ihm das zu teuer, verständlicherweise, klar. Und dann haben wir mit ihm zusammen so eine kleine halbautomatische Anlage da entwickelt. Mhm. Ja, könnte der Seite die heute noch damit prüfen, das ist aber über 10 Jahre her. Ja, also sowas begleiten wir schon, aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt hier großartig mit Elektrotechnik und Mechanik und so weiter was zu machen. Wir können wirklich nur den Teil der Signalgeschichte behandeln. Alles andere muss man sich den anderen Partner reinholen. Ja, ja. Also da sind wir mit überfordert. Da gibt es aber genug Anbieter, die sich genau darauf spezialisiert haben. Insbesondere Wirbelstrom, aber auch Ultraschall gibt es also wirklich ganz, ganz viele Anwendungen, vollautomatisiert. Also ein schöner Bereich ist ja Bahntechnik. Da gab es ja mal diesen Unfall mit dem kaputten Radreifen vor einigen Jahren. Und danach hat man ja die Prüferei in der Bahntechnik, also in die Radsätze, immens nach oben gefahren. Und das sind mittlerweile heute so hochspezielle Anlagen, die gleichzeitig Wirbelstrom und Ultraschall prüfen. Also da gibt es auch speziell für eine Ausbildung. Ja, weil die Anlagen, natürlich kann man einen Bediener ranstellen, aber die jetzt einzurichten und messbereit zu machen, das ist schon, sag ich mal, Hightech vom Feinsten. Ja. Und da ist auch ganz viel, nach diesem Unfall ist da ganz viel Förderungsgeld reingeflossen, also da hat auch die BAM mitgearbeitet und andere Institute, um diese Prüfung dann wirklich so hinzukriegen und zu automatisieren, dass die auch wirklich sicher ist und jetzt da wirklich alle Fehler damit finden. Ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem, ne, bei der Prüferei, ne, das sind ja unproduktive Kosten. Ne, und solange nichts passiert, sagte ja vorhin, der Kunde möchte natürlich keine Fehler finden, solange nichts passiert, gibt es immer Menschen, insbesondere die dann mit den Zahlen arbeiten, die dann sagen, ach, die Prüfung können wir uns sparen. Ja. Müssen wir nicht machen oder ja nicht mehr oder. Und das kippt dann vollständig, wenn irgendein Schaden passiert. Ja. Dann kippt es vollständig und dann gehen alle Alarmglocken an. Da so das richtige Maß zu finden, ist nicht so ganz einfach, aber viele Bereiche sind natürlich absolut reglementiert. Da steht ganz genau drin, wie zu verfahren ist. Ja. Zu unserem Glück dadurch. Wir freuen uns auch, wenn wir mit guten Schweißern zusammenarbeiten, weil das macht dann Spaß. Wir müssen nicht unbedingt andauernd Fehler finden, aber wir müssen eben darauf hinweisen, dass unsere Arbeit eben wichtig ist. Ja, klar. Ja, okay. Ohne Frage. Aber im Bereich der Automatisierung, Technisierung, also manche Sachen gibt es schon ewig, wie gesagt, so diese Halbzeuge, Rohre, Platten und dergleichen, die werden schon ewig eben zerstörungsfrei in den Werken geprüft. Als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Stufe 3 Prüfer, das ist so der Planer eigentlich, ne? Und man muss also, wenn man akkreditiert ist mit seiner Firma, muss man für jedes Verfahren, was man anbietet, einen Stufe 3 Menschen haben. Die meisten Stufe 3 Prüfer, ja, die meisten, ich glaube schon, doch die meisten sind eher keine Praktiker. Das ist auch ein Zugang, den man über Hochschulausbildung eigentlich nur oder zumindest Technikerausbildung eigentlich nur so erlangen kann. Das sind meistens Menschen, die eher so im Büro sitzen. Und in diesem Kurs hatte ich also drei Kollegen, die diese Ausbildung machen mussten, die waren wirklich nur dafür da, dass sie ihre vollautomatische Prüfanlage betreiben können. Ja, ja. Ja, weil die Forderung war, da muss ein Stufe 3 Prüfer sein. Ja. Die haben eigentlich niemals die Notwendigkeit, und das wird in dieser Ausbildung halt immer mitgemacht, mit so einem ganz handelsüblichen Handprüfkopf eine Schweißnaht zu prüfen. Mm-hmm. Das werden die nie in ihrem Leben machen müssen. Ja. Aber die müssen diese Ausbildung dafür machen. Dann haben sie es wenigstens mal gesehen. Es ist spannend, ja. Insbesondere, wenn man dann aus der Praxis kommt. Und ich bin glücklicherweise eben auch in meiner ganzen Zeit auch als Stufe 3 Prüfer eben auch immer Praktiker gewesen. Darf auch heute noch ab und zu mit auf die Baustelle, solange ich keinen Schaden anrichte. das macht schon ein bisschen Unterschied. Ne? Ja. Also man kann dann doch ein bisschen anders mit den Menschen reden. Ne? Ja, klar. Wo geht's denn hin jetzt für euch als Handprüfer? Naja, also Ultraschall verändert sich schon. Es gibt die sogenannte Phased Array Technik. Die gibt es auch schon eine ganze Weile, aber die wird immer weiter in den Vordergrund geschoben. Da werden, also der Prüfkopf, der hat im Prinzip so einen Piezo-Schwinger, der also elektrisch angeregt wird und dann diese Schwingung erzeugt. Mhm. Und das ist, normalerweise ist da ein Schwinger drin, dann gibt es Prüfköpfe, da sind zwei drin, einer zum Senden, einer zum Empfangen. Aber damit hat sich's. Und diese Phased Array Prüfköpfe sind im Prinzip Segmente aus ganz vielen Einzelschwingern. Also da wird ein Schwingerplättchen genommen und wird sozusagen in ein Raster aufgeschnitten. Ich glaube, Standard sind inzwischen wohl 64 solche Elementchen. Und damit kann man sozusagen einen größeren Bereich abdecken. Also bei der Schweißnahtprüfung macht man das nicht so wie vorhin beschrieben mit dieser Platte senkrecht, sondern da macht man eine Winkeleinschallung. Ah, okay. Ja, also da ist der Schallstrahl unter einem bestimmten Winkel, der ist auch vorgegeben. Wenn ich zum Beispiel eine Schweißnahtvorbereitung habe mit 30 Grad Winkeln, also so eine V-Naht, dann muss ich einen 60-Grad-Prüfkopf haben, um die Flankenbindefehler zu finden, wenn da hier sind. Ja. Und diese Phased-Array-Köpfe, die können eben den ganzen Winkelbereich in einem Lauf durchscannen sozusagen. Also die prüfen gleichzeitig alle Winkel. Problem ist natürlich, man sieht mehr. Ja, also ich sag mal, wenn ich mit der Hand prüfe, ich vielleicht mit 45 und mit 60 Grad. Mhm. Ja, und da habe ich einen Fehler, der vielleicht so liegt, dass ich genau mit den beiden Winkeln kaum eine Reflexion. Ich kriege vielleicht ein kleines Echo, ist aber unter meiner Registrierschwelle, interessiert mich nicht, fertig. Kann sein, dass jetzt beim Phased Array, der unter, sagen wir mal, 53 Grad sein Maximum hat und eventuell da dann doch über die Registrierschwelle kommt. Also für den Kunden wird es schon ein bisschen schwieriger, aber man sieht halt einfach mehr, das ist eine im Prinzip eine 3D-Darstellung des Ganzen, beziehungsweise 2D und Farbinformationen. Also man kriegt schon deutlich mehr raus. Mehr raus dann, ja. Und diese Technik, die ist immer weiter auf dem Vormarsch. Also das wird auch zumindest in bestimmten Bereichen wird irgendwann auch die Phased-Array-Technik einfach gefordert werden. Und habt ihr schon so ein Gerät? Nein, wir haben es bisher noch nicht, weil die sind auch noch nicht so richtig billig. Und wie gesagt, wir sind eine relativ kleine Firma. Ich sag mal, so eine Investition von 20.000 Euro, die muss man ja erstmal verdienen. Ja, ja. Also von daher, und da muss man natürlich auch einen haben, der damit umgehen kann. Also da macht man ja auch noch eventuell eine spezielle Schulung. Mhm. Es ist nicht so ganz trivial. Bis man prüfbereit ist. Nachher die Prüferei ist, wird es ja ein bisschen einfacher damit. Ja. Aber die Auswertung, auch, gerade bei Ultraschall, hat viel doch mit geometrischer Vorstellung zu tun. Also manche Menschen scheitern an Ultraschall, weil man muss sich das alles vorstellen können. Ja, das geht mir beim Arzt auch immer so, wenn ich auf so ein Bild gucke. Ja. Weiß ich auch nicht, wo unten und oben ist. Ja, und Leute, die sich in allen Verfahren dann ausbilden lassen, die haben meistens bei Ultraschall die größten Probleme. Ja. Ja, weil es wirklich, sag ich jetzt mal, das mit der Theorie schwierigste ist und weil man sich immer alles bildlich darstellen muss. Ja. Wenn man das kann, dann ist das kein Problem. Aber wenn wir Schweißnähte prüfen und da ist ein Fehler, dann fangen wir an, eine Skizze zu machen. Ja, um sich vorzustellen, wo bin ich denn? Ich muss ja übersetzen, ich hab eine Anzeige und da sehe ich einen Peak und eine Information über die Höhe und ich habe eine Information über den Schallweg. Nur über den Schallweg. Ja. Jetzt muss ich wieder in meinen Bauteil gehen und muss mir vorstellen, wo bin ich denn jetzt mit meinem Schall? Habe ich jetzt eine Umlenkung? Gerade bei Winkelschallung habe ich jetzt eine Umlenkung, bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Ja, was sagt mir mein Schallweg aus? In welchem Bereich befinde ich mich? Um dann zu sagen, auch zu unterscheiden zu können, habe ich jetzt tatsächlich einen Fehler oder ist es eine Formanzeige, die ich ja nicht bewerten muss? Ja, ja. Also das ist schon nicht so ganz ohne. Wenn man das sich nicht räumlich, bildlich vorstellen kann, da hat man irrsinnige Probleme mit. Und das wird natürlich bei Phased Array noch mehr. Man hat zwar ein schönes, buntes Bild, aber die Interpretation. Klar, wird dann auch komplexer. Die wird dann einfach komplexer. Ja. Ja. Und wie ist das mit den Teilen oder Stoffen, die ihr prüft? Verändert sich das auch in irgendeine Richtung? Ja, das ist eigentlich, also die Art der Werkstoffe, würde ich mal sagen, wird sich eher nicht verwenden, wobei man Ultraschall schon auch in diese Kompositwerkstoffe versucht reinzubringen, auch in der Fertigung. Da gibt's Forschungsvorhaben aller möglicher Art. Es gibt auch Sonderverfahren im Wirbelstrombereich, wo man auch ganz interessante Sachen machen kann. Aber sag ich es mal so, in unserem klassischen Anwendungsfeld wird sich werkstoffmäßig nicht so so wahnsinnig viel tun. Aber es gibt immer mal wieder neue Anwendungen, wie gesagt, so wie mit dieser Fassadengeschichte, wo man sagt, das hat man bisher noch nicht so in der Form gemacht. Es ist wieder eine neue Anwendung für das Verfahren selber. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Es ist einfach eine Korrosionsmessung. Ne? Nicht mehr, aber für diesen speziellen Fall ist eben keiner darauf gekommen, dass man das so machen könnte. Ja, ne? Ja. Also da gibt es immer mal wieder eine neue Konstellation, eine neue Herausforderung, wo man sagt, gut, probieren wir mal aus. Ja. Ja. Und der automatisierte Teil, der wird sich auch rasant weiterentwickeln, so wie in der Bahntechnik mit diesen Radreifen oder auch in der Kerntechnik. Da gibt es ja auch automatische Anlagen, die so eine laufzeitüberwachende Prüfung von kritischen Schweißnähten machen. Da sind also vollautomatische Prüfsysteme dann im Einsatz, auch mit Ultraschall. Und da tut sich mit Sicherheit. Ja, wir hatten mal selber in unserer Firma mal ein System entwickelt für die Rohrprüfung für Gaspipelines. Da waren also 16 verschiedene herkömmliche Prüfköpfe dran. Jeder Prüfkopf hat so seinen bestimmten Bereich gehabt. Also der eine war für die Wurzel zuständig, der andere mehr für Querfehler, der dritte mehr für das Volumen. Und das wurde dann über eine Computerauswertung, jeder Prüfkopf hat ja mehr Informationen und dann wurden die zusammengesetzt und die sagt, also das ist der Fehler in der Tiefe und in der Tiefe. Und konnte man also auch dann aufzeichnen, das Ganze. Und da hatten wir zwei so eine 19 Zoll Stahlschränke mit so 19 Zoll Einschüben. In einem war das Hauptgerät drin mit 4 Kanälen, und eine Kühlung. Mhm. Und in dem zweiten Gerät waren noch 19 Zoll Einschübe für noch jeweils 4 Kanäle, so etwa 16 Kanäle hatten. Das war damals sozusagen die einzige Möglichkeit, das war der einzige Anbieter zu der Zeit, der 16 Kanäle gleichzeitig darstellen konnte. Mhm. Ja, das Schallgerät selber ein Riesentrum. Ja, das war, aber wir haben es eingebaut in LKW und sind damit auf Pipeline-Bau gegangen. Ah, ja, okay. Hat funktioniert. Ja. Eine Konkurrenzfirma hat was Ähnliches entwickelt mit ein bisschen anderem Prinzip. Die sind heute Weltmarktführer für die automatisierte Ultraschallprüfung. Wir hatten damals einfach nicht die Kapazität, das weiterzutreiben. Sonst hätte es vielleicht sogar was werden können. Also unser System war gut. Ja. Aber ich wollte nur sagen, diese Technik, die dahinter stand, wie gesagt, zwei große, schwere 19-Zoll-Schränke voll mit Kühlung und allem drum und dran, mit einer Ausfallrate, die war schon recht heftig. Heute hat man dafür ein Gerät, das ist ja, so groß wie, weiß ich nicht, früher ein größeres Kofferradio. Ja, ja. Und da kann man auch 16 Kanäle und mit dem Phased Array kann man so ja mit einem einzelnen Prüfkopf das Ganze auch noch machen. Ja, also da hat sich schon eine Menge getan. Also gerade die Miniaturisierung, das ist schon immens. Ja. Also, und da wird sicherlich auch noch ein bisschen weitergeben, auch die bildgebenden Informationen, wo man dann noch, also wenn man mit der Hand prüft, kann man trotzdem ja noch so einen kleinen Weggeber mitlaufen lassen. Ja, wenn man zum Beispiel so Linien abfährt, wenn man Weggeber, dann kann man das sich auch nochmal bildlich darstellen, so als Abwicklung. Ja, und automatisierte Anlagen machen das vollständig, schon lange so. Ja. Also da ist sicherlich noch Bewegung. Ja. Ja. Gut, und wie wir ja schon gehört haben, geht euch die Arbeit auch nicht aus. Also ich hoffe mal nicht. Ja, ich denke mal, wir sind da gut dabei und wie gesagt, es kommen immer mal wieder neue Herausforderungen. Kleine Anekdote vielleicht noch. Ja. Diese Farbeinringprüfung, wie gesagt, das Stammverfahren ist eigentlich rot, richtig rot. Und wenn man das an die Hände bekommt, wir brauchen Weilchen, bis es wieder rausgeht. Also einmal waschen ist nicht, weil es ja eindringt. Ja. Es dringt eben auch in die Poren der menschlichen Haut. Ah, okay. So, das heißt, man kann dann gut Fingerabdrücke machen. Genau, ja. Mhm. Und wir haben dann die Aufgabe bekommen, eine Kirchenglocke zu prüfen. Und zwar hatte die an den Aufhängern, also eine gegossene Bronzeglocke war das. Und die Aufhänger, da war einer schon abgebrochen. Nur hatten sie die Sorge, dass diese Glocke eventuell runterfällt. Und dann sollten wir prüfen, also der Glockenspezialist, der hat gesagt, es wäre schade um die Glocke, die hat so einen schönen Klang, ob die noch zu retten ist. Und wir sollten die dann prüfen, wie weit die Risse und so weiter und so weiter. Und da war eigentlich die einzige Möglichkeit bei dieser Konstellation die Farbeinringprüfung. Mhm. Weil es ja magnetisch ist, ja, also Farbeinringprüfung. Dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, wir können doch nicht die Glocke rot machen. Das kriegen wir nie wieder runter. Ja, ja. Gusshaut, die ist porös, ja, oder ist rau. Das kriegen wir nie wieder runter gewaschen. Und dann haben wir, gibt's also noch ein zweites Prüfmittel, das fluoresziert. Das ist so, in der Flasche ist es so klarsicht gelblich-grün. Und wenn man das aufgetragen hat, ist es eigentlich kaum zu erkennen. Ja, insbesondere auf dieser Bronzeglocke war es dann nicht mehr zu sehen. Und damit haben wir das dann geprüft. Okay, und dann musstet ihr quasi gar nicht abwaschen. Wir haben es abgewaschen, aber ich bin mir sicher, wenn die Glocke noch hängt mit der UV-Lampe, aber die leuchtet mit Sicherheit noch. Das ist, also ich schätze, 8 Jahre her. Ja, ja. War aber noch nicht wieder da, ich müsste mal hinfahren, müsste mal gucken, ob die Glocke tatsächlich noch leuchtet. Heute gibt es ja diese kleinen, einfachen Taschen-UV-Lampen. Ja. Da kann man ja dann mal mitgucken. Ja. Also das sind so Randgebiete, wo man dann sich auch was einfallen lassen muss. Ja, ja. Steht man dann erstmal da und sagt, nee, also rot-weiß, das geht ja ja nicht. Ja, das kriegen wir ja nicht hin. Und wie gesagt, da gibt es dann immer so schöne Möglichkeiten. Also was ich so als insgesamt sagen muss, ja. Es ist ein ausgesprochen spannender Beruf und unsere Firma hat halt eben einfach den Vorteil, dass wir wirklich eben alles machen. Mhm. Dass die Kollegen bei uns eben auch relativ schnell relativ viel unterschiedliche Dinge lernen. Ja. Und das war auch einer der Gründe, warum ich die Firma übernommen habe, nämlich der, dass ich meinen Arbeitsplatz erhalten wollte, weil ich sagen musste, das ist das, was mir Spaß macht. Ja, ja. Ja, also das wirklich, wo ich sagen muss, ja, möchte ich auch noch ein paar Jährchen weitermachen. Ja. Okay. Nun darf ich's. Ja. Solange ich mich mit mir selber verstehe. Genau. Bist dein eigener Chef. Gibt's da keine Probleme. Ja. Okay, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich hatte mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich guck mal noch mal kurz, ob da noch irgendwas ganz Wesentliches war. Aber ich würde erst mal sagen, nein. Also für mich wäre es eigentlich auch rund. Ich glaube, wir haben über sehr viele verschiedene Aspekte gesprochen. Ja, nö. Denke okay. Mal, als Information so über die zerstörungsfreie Prüfung, denke ich mal, reicht es. Es gibt sicherlich Fachkollegen, die sagen, da hätte aber mal noch mehr und da hätte man noch weniger. Ja, das ist immer so. Jeder hat ja so sein Spezialgebiet. Ich bin, wie gesagt, so, ich mag die Vielfältigkeit und von daher habe ich versucht, so ein bisschen so einen Gesamtüberblick zu geben. Aber da gibt es sicherlich immer noch Randgebiete, wo man, ja, was man nur nicht so alles erwähnt hat. Ja. Man könnte jetzt auch über Regelwerke sprechen, über die verschiedenen Geschichten, amerikanische und europäische Regelwerk und so weiter. Aber wir machen ja einen technischen Podcast insofern. Ja, das ist genau. Schon, das ist auch wieder so zu viel Traum. Sehr juristisch, ja. Die gehört zwar bei uns dazu. Ja. Ja, wir müssen uns da mit denen auseinandersetzen, müssen auch immer wieder lesen, wenn sich was verändert. Aber gut, das ist in anderen Berufen ja wahrscheinlich nicht anders. Ja. Der Steuerberater, der muss ja auch die Sätze sich ständig wieder neu orientieren, damit er die richtigen Aussagen seinen Mandanten gegenüber fällt. Also ist wahrscheinlich nicht viel anders. Ja. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Es war echt interessant. Für mich ist das Thema jetzt viel plastischer geworden. Freut mich. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich habe bisher mit dem Bereich Podcast überhaupt noch nichts zu tun gehabt und finde es jetzt klasse, dass ich damit sozusagen auch für andere hörbar bin. Ja. Eine tolle Erfahrung. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Soweit also das Gespräch. Eine Sache müssen wir ja noch nachliefern, wie versprochen. Und zwar ist das die Einheit für die Leckagerate, die eben wichtig ist für die Dichtheitsprüfung. Und zwar ist die Einheit Millibar mal Liter pro Sekunde. Und vielleicht, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, eine Leckage von 1 mal 10 hoch minus 11 Millibar mal Liter pro Sekunde entspricht einem theoretischen Gasverlust von einem Kubikzentimeter in 3000 Jahren, sagt Wikipedia. Also das wäre dann schon ganz schön dicht. Gut, und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Thomas Hupers für das Gespräch und bei Christian für die Vermittlung und bei Markus, dessen Equipment und Räume ich für die Aufnahme verwenden durfte. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google+ und Twitter jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.